Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne begrüße ich Sie im Namen der SPD-Fraktion zu unserem ersten drogenpolitischen Dialog unter dem Thema Neue Wege in der Drogenpolitik, Entkriminalisierung von Cannabis, Fragezeichen. Viele Grüße von dem Fraktionsvorsitzenden Rahat Saleh. Herr Rahat Saleh ist langfristig schon bei einem anderen Termin im Moment verhindert, wird aber im Laufe der Tagung zu uns stoßen. Und die Fraktion lädt Sie ein, diesen Diskurs heute in Berlin zu eröffnen. Das bedeutet, wir werden ein Band mitlaufen lassen, was wir auswerten für unsere eigene Erörterung. Das Band wird auch den Medien zur Verfügung gestellt, auf Bedarf, auf Nachfrage. Vielen Dank auch den reichlichen Anmeldungen seitens der Berliner Medien und auch überregionalen Medienlandschaft. Unser Ziel ist es in der Tat, einen gesellschaftlichen Diskurs zu beginnen. Und insofern sind wir freudig überrascht, hier 180 Anmeldungen gestern gehabt zu haben. Das ist wesentlich mehr, als wir erwartet hatten, gerade auch mit der überregionalen Bedeutung. Wir haben deswegen in dem Nachbarraum auch noch 20 Sitzplätze. Und es wird live übertragen in den Nachbarraum, wie die Diskussionen hier sind. Und sollte jetzt schon jemand nebenan sitzen, kommen Sie dann gerne, wenn die Diskussion auch jeweils beginnt, hier rein, wenn Sie das Wort haben wollen. Ich darf sagen, als Sprecher für Gesundheit der Berliner Landespolitik bin ich insbesondere froh, dass wir auch lernen können von den internationalen Entwicklungen auf diesem Feld. Insofern mein herzliches Dankeschön an Sebastian Sperling von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass Sie heute auch hier sind. Und ganz herzlichen Dank insbesondere an meinen Bundeskollegen Burkhard Blinert, Mitglied des Bundestages und Berichterstatter für Drogen und Sucht der SPD-Bundestagsfraktion, der das Thema entsprechend einordnen wird und auch die Diskussion darstellen wird. Als Landespolitiker ist es für mich als Gesundheitspolitiker wichtig, die Augen nicht zu verschließen vor den Themenfeldern, die gesellschaftliche Relevanz haben. Und ich glaube, es ist überdeutlich, dass Drogenpolitik weit mehr ist als eine reine Gesundheitspolitik. Es ist Innenpolitik, es ist Gesellschaftspolitik, es ist Rechtspolitik, integriert mit Jugendpolitik. Und insofern ganz herzlichen Dank auch an meine Fraktionskolleginnen und Kollegen, Herrn Thorsten Karge, Herrn Rainer Michael Lehmann, auch Frau Ultra Ratzewell, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, dass wir gemeinsam in der Fraktion diese Diskussion aufgegriffen haben und interdisziplinär führen wollen, auch im Laufe der nächsten Monate gemeinsame Nachfolgeveranstaltungen durchführen. Aber eben weil es eine Gesellschafts- und Gesundheitspolitik ist, ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns fragen, wo die Gesellschaft stehen soll. Und als Gesundheitspolitiker der SPD bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Eine Drogenpolitik muss mehr sein als eine, ich sag mal, quasi schon fast anmutend, snobistisch anmutende grüne Kifferidylle à la Cem Özdemir und muss auch wesentlich mehr erst recht sein als eine kurzsichtige, repressive, schwarze Sheriff-Politik à la Frank Henkel. Und in diesem Spannungsfeld wollen wir die neue Drogenpolitik in Berlin mit Ihnen gemeinsam versuchen auszugestalten und insbesondere auch dazu beitragen, die bundespolitische Debatte, weil es sind ja bundespolitische Regelungen, die dort betroffen sind, mit zu beeinflussen. Die SPD-Fraktion startet diesen Diskurs. Wir sind da offen. Ich habe Ihnen skizziert, in welche Richtung die Gedanken momentan gehen. Und ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine emanzipatorische Gesundheitspolitik im Drogenbereich bedeutet, wir müssen den Menschen im Mittelpunkt stellen. Und das bedeutet, zu schauen, wie sind die Verhältnisse, wo Jugendliche aufwachsen, wie sind Empowerment-Strukturen, wie sind Präventionsstrukturen vor Ort angelegt. Was bedeutet es, wenn Menschen Drogen nehmen? Ist es, glaube ich, auch eine Realität, die wir anerkennen müssen, dass Drogen auch zu einer Gesellschaft gehören. Und insofern, glaube ich, müssen wir ein wenig den gesellschaftspolitischen Duktus der Diskussion verlagern von dem reinen Repressiven auch zu dem Annehmen der Lebenslagen, in denen auch der Gelegenheitsnutzer ist, und schauen, wie wir dort zu einer Entkriminalisierung kommen können, die gleichzeitig die Nebeneffekte des Konsums beseitigt. Und die Nebeneffekte für mich sind auch, dass Realität ist, dass viele Menschen Cannabis nehmen, die Stoffe mit Blei und anderen Substanzen vermischt, gestreckt sind und darüber hinaus die Wirkgehalte unterschiedlich sind. Ich glaube, wir können hier sehr viel lernen von dem, was in anderen Ländern ist. Und ich persönlich als Abgeordneter der SPD möchte ganz klar sagen, mein Ziel ist es, auch meine Partei zu überzeugen, die momentan ergebnisoffen dieses in Berlin diskutiert. Insofern, die Fraktion hat ja dazu noch keine Beschlusslage, dahin zu kommen, dass wir zu einem kontrollierten System der Produktion, des Vertriebs, der Abgabe bei wesentlich mehr Präventionsausgaben kommen. Diese stellt die Fraktion, diese stelle ich heute hier zur Diskussion. Mit Ihnen wollen wir diese Diskussion kontrovers führen. Und ich danke auch sehr den Beteiligten des Landes Berlins, insbesondere dem Bezirksbürgermeister aus Mitte und Gesundheitsstadtrat Dr. Christian Hanke, dass er dieses einordnet in die landespolitische Diskussion gemeinsam mit den Jusos, gemeinsam mit der BVV, SPD-Sprecherin der BVV-Fraktion in Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich möchte mich auch bedanken, dass Herr Elvers kurzfristig, Herr Elvers ist der zuständige Experte in der Plan- und Leitstelle Kreuzberg, mal darstellen wird noch im Programm, wie die Diskussion, wie die fachlichen Erörterungen eines Umsetzungsmodells sein könnten, was natürlich dann auch von der SPD insgesamt dann weiterentwickelt werden müsste, weil wir ein Landeskonzept sicherlich brauchen in diesem Bereich. Vielen Dank Ihnen auch von den Expertenbänken der Therapie- und Suchthilfe für Ihre Beiträge. So viel des Vorworts. Vielen Dank, dass Sie da sind. Burkhard Blinert, du hast das Wort. Wir versuchen gerade noch diese Mikrofonanlage zu klären. Ich weiß nicht, ob das schon überträgt ist in die letzte Reihe. Jetzt überträge ich das Mikro, aber viel, viel besser. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Thomas. Wo wir vor einigen Monaten zusammengesessen haben und überlegt haben, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Thema als Sozialdemokraten um? Haben wir uns vorgestellt, wir gehen in einen kleinen Raum, wir sammeln so 20, 30 Leute und diskutieren, wo stehen wir überhaupt als Sozialdemokratie in der Frage Drogenpolitik? Dann ist das Ganze, glaube ich, ein Selbstläufer geworden. Das sieht man hier. Ich bin erstaunt, erfreut, ein so großes Auditorium heute Morgen auch hier zu haben, mit so vielen Experten, die miteinander über ein wichtiges Thema, gesellschaftspolitisches Thema diskutieren wollen. Das zeigt für mich auch, hoppla, wir sind dort auf dem richtigen Weg, gesellschaftspolitische offene Fragen, Probleme aufzunehmen. Das müssen wir mit einer Ernsthaftigkeit tun, die sowohl uns auf der einen Seite natürlich auch glaubwürdig hält und auf der anderen Seite genau für die Betroffenen, für die Menschen auch die Lösung eröffnet. Ich betone das am Anfang, weil es wirklich nicht einfach ist, in ein Thema einzusteigen, was so viel mit Glauben, glaube ich, zu tun hat. Das habe ich gestern in einem Gespräch tatsächlich gelernt. Wir haben viel Wissen darüber, seit vielen, vielen Jahren, und wir glauben immer noch, den richtigen Weg zu finden, den anderen Weg als falsch zu empfinden und versuchen da immer möglichst teilweise sogar faktenfrei zu argumentieren, weil es wirklich eine Glaubenssache mittlerweile, finde ich, geworden ist. Wie stehst du zu Cannabis? Wie stehst du zu Drogen? Wie stehst du zum Konsum, zum Rausch? Und wie geht der Staat, die Stadt, die Kommune damit um? Und wie gehen wir vielleicht als verantwortliche Eltern, als verantwortliche Erzieherinnen und Erzieher mit dem Thema um, um unsere Schutzbefohlenen in Anführungsstrichen jeweils auch zu schützen? Wenn ich mir den Titel anschaue, Entkriminalisierung von Cannabis, Fragezeichen, dann engt das den Blick ein, als ob wir nur eine Richtung tatsächlich auch denken könnten, Entkriminalisierung von Cannabis. Wir können genauso gut ja auch die andere Seite betrachten und das Thema von der anderen Seite aufziehen. Hätten wir vielleicht auch einen interessanten Ausgangspunkt, eine provokative Frage an der Stelle. Ich denke, dass die Bandbreite, wie wir uns diesem Thema nähern können, viel, viel breiter wird, viel, viel komplexer wird, wenn wir uns den Status quo auch anschauen, wo wir uns heutzutage damit befinden. Status quo heißt auch, als Bundespolitiker, als Landespolitiker, als verantwortlich in den Kommunen natürlich die realen Verhältnisse sich anzuschauen. Was kann man zum jetzigen Zeitpunkt mit welchen Fragen, mit welchen Mitteln auf den Weg bringen? Mein Thema soll ja eigentlich sein, was macht die Bundesregierung? Dann könnte ich es mir jetzt relativ kurz machen und einfach machen. Das hat die Drogenbeauftragte beschrieben in ihrem Arbeitsprogramm, was die Bundesregierung machen möchte, die Schwerpunkte. Das sind auch richtige Fragestellungen, die sie stellt. Finde ich vollkommen in Ordnung, bin ich voll mit einverstanden, dass wir bei den Amphetaminen, bei Crystal Meth und anderen Sachen agieren müssen. Das ist in bestimmten Regionen ein Problem. Das ist ein billiges Mittel, das ist relativ schnell erhältlich in den Schulen. In Sachsen und Bayern kriegt man es relativ zügig, wird über die Grenze rübergebracht, keine Kontrolle, Punkt. Okay, gehen wir an, machen wir was dagegen, Prävention, versuchen grenzüberschreitend diesen Weg abzuschneiden. Amphetamine ist ja kein altes Problem. Wir haben unterschiedliche Stoffe schon früher gehabt. Das heißt, wir haben auch Erfahrungen damit, wie wir damit umgehen können. Gehen wir einen Schritt weiter. Bewegen wir uns vielleicht im Bereich, was machen wir, Cannabis. Auch da haben wir uns etwas vorgenommen. Auch da werden wir ans Betäubungsmittelgesetz auch gehen, weil wir für den Bereich Cannabis als Medizin auch bestimmte Wege eröffnen müssen. Das haben wir uns auch vorgenommen. Das ist eben auf dem Weg. Das braucht jetzt notwendige Arbeitsschritte, um auch ein gutes Konzept zu haben, wie man das umsetzen kann. Also es ist ein beschränkter Bereich, ein wichtiger Bereich, weil wir damit zum ersten Mal, glaube ich, in einer inhaltlichen Debatte sind, hoppla, Cannabis hat, obwohl wir keine richtige Studie wissen und haben, wie dann die Wirkung auch aussieht, wie es denn zustande kommt, aber es hat eine therapeutische Bedeutung. Und das ist schon mal, finde ich, ein guter Ansatzpunkt, um in diese Debatte reinzugehen. Cannabis als Medizin betrifft 300, 400 im Moment zurzeit in Deutschland, die davon vielleicht profitieren können, aber das müssen wir auf einen ordentlichen Weg auch setzen, weil wir sonst Wildwuchs haben. Auch ein relativ beschränkter Bereich, glaube ich, den wir uns dort an der Stelle auch vornehmen, was wir auch dort auf den Weg bringen können. Dann müssen wir uns noch mit anderen Fragen natürlich auseinandersetzen, weil wir die Erfahrungen haben von 20, 30 Jahren Suchthilfe, Prävention, Therapie von Abhängigen. Wir wissen eben, dass wir in der Substitutionstherapie auch Handlungsbedarf haben. Die Ärzte, die dort tätig sind, die machen das häufig seit 20, 30 Jahren. Sie sind mittlerweile kurz vorm Rentenalter, Durchschnittsalter 59. Und wenn die mal weg sind, kommt kaum von unten was nach. Deshalb müssen wir uns auch dort damit auseinandersetzen, dass wir die Substitution wieder attraktiver machen und in dem Bereich aktiv werden. Das sind alles Themen, ja, da gibt es Zustimmung, es ist wichtig und richtig. Richtig, dass wir uns damit bundespolitisch auch aufstellen. Tragen wir auch alles mit. Und jetzt kommt eigentlich der Schritt, den ich jetzt mache, als einer, der seit einem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Ich bin Mitglied im Gesundheitsausschuss, im Ausschuss für Kultur und Medien und bin seit einem Jahr der Sprecher für Drogen und Sucht für die SPD. Und werde natürlich auch gefragt, ist ja gut und schön, Koalition, steht nichts im Koalitionsvertrag drin. Dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Nee, können wir natürlich nicht. Aber wir können eins machen, was wir als SPD nämlich jetzt auch machen und als Fraktion und als SPD, als Partei insgesamt. Wir können die Debatte, die wir schon seit 20, 30 Jahren natürlich in der Sozialdemokratie auch führen, so führen, dass wir auch zu Ergebnissen und zu Zielen kommen. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht in den letzten 20 Jahren auch Ziele umgesetzt haben und Erfolge auch vorzuweisen haben. Heißt aber, dass wir ein Problem, ein gesellschaftliches Problem versucht haben zu analysieren in den letzten 20, 30 Jahren, Wege zu eröffnen, wie man diesem Problem begegnen kann, teilweise erfolgreich, teilweise sind wir politisch wieder eingeholt worden und wir sind an einem bestimmten Punkt aber angekommen, wo wir uns neu aufstellen müssen. Neu aufstellen müssen aus dem einzigen Grund. Das ist das, was ich in dem letzten Jahr an Lektüre, an Gesprächen, an Erkenntnis im Wesentlichen gewonnen habe. Wenn gesellschaftliche Realitäten sich verändern, wenn gesellschaftliche Realitäten seit 20 Jahren in Entwicklung sind, wenn die beobachtet werden von vielen Wissenschaftlern, von Medizinern, von Innenpolitikern, von Soziologen, von Gesellschaftspolitikern, wenn Erkenntnisse gewonnen werden daraus und die rechtliche Realität damit nicht einhergeht, dann bekommt Politik auf Dauer ein dickes Glaubwürdigkeitsproblem. Und dieses Glaubwürdigkeitsproblem muss man benennen. Weil die Glaubwürdigkeit von Politik richtet sich danach, gesellschaftliche Realitäten auch in Gesetze und Verordnungen umzusetzen. Unter einer politischen Debatte, einer Zieldebatte, einer Wertedebatte, aber einer Debatte, die eingebunden ist in einen politischen Diskurs. Wenn man das nicht tut, wird Politik auf Dauer unglaubwürdig. Dann wird Politik elitär und dann wird Politik nur von oben herab gemacht. Und wenn wir in der Analyse, auf dem Weg befinden wir uns jetzt, dahin kommen, dass wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen müssen, dann müssen wir uns an diesen Fragen orientieren. Hoppla, gesellschaftliche Realität sieht heute anders aus als noch vor 20, 30 Jahren. Ich habe mir die Anträge der Bundestagsfraktionen damals angeschaut. Ich glaube, 13. Legislaturperiode im Bundestag, Mitte der 90er Jahre. Die sind immer gleich aufgebaut, Drucksachennummer, Antrag der SPD-Fraktion vertreten durch bla bla bla. Dann kommen dann 10 Namen. Dann kommt der inhaltliche Text, die Begründung und die Aufforderung, was Politik tun soll. Ich brauche im Prinzip nur den Namenssatz oben austauschen und die neuen Namen einsetzen von uns. Das andere könnte ich in der Regel fast gleich lassen, bis auf wirklich einige Ausnahmen. Das heißt, wir haben damals schon auch richtige Fragen gestellt. Wir haben auch die richtigen Konsequenzen teilweise gezogen, aber nicht konsequent häufig genug. Und die Debatte führen wir, müssen wir zusammenführen, um die Glaubwürdigkeit letztendlich dort auch zu behalten. Das Betäubungsmittelgesetz hat sich in der Zeit kaum verändert. Es ist relativ gleich geblieben. Es gibt Urteile des Bundesverfassungsgerichts, dass alles okay ist. Aber das heißt immer noch nicht eben, dass es die richtige Antwort 2015 auf die Fragen bietet. Ich glaube, der Kampf gegen die Drogen war immer von uns insofern motiviert, dass wir ein unwahrscheinlich starkes Schutzbedürfnis ausdrücken wollten. Wir wollten natürlich diejenigen, die eventuell konsumieren, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis hin ins hohe Alter, schützen. Das ist vollkommen ein legitimer Ansatz, auch so dran zu gehen. Wir haben aber aus diesem Schutz heraus etwas gemacht, dass wir eine Gruppe in den Fokus genommen haben und diesen Schutz insofern Ausdruck verliehen, dass wir gegen eben die Schutzbedürftigen vorgegangen sind und nicht gegen diejenigen, die das Ganze eigentlich mit verursachen, warum es so ist. Weil wir mal gedacht haben, wenn wir das schützen, das ist der klassische präventive Ansatz. Wir müssen aufklären, sagen, das ist blöd, schädlich, macht krank, abhängig, süchtig und du bist auf einer schiefen Bahn, würde ausreichen. So steht es im Gesetz. Mittlerweile machen wir Ausnahmen, haben Erkenntnisse gewonnen, wie durch Substitution, eben bei Heroin, durch viele, viele Stoffe, wir Ergebnisse erzielen können, dass wir genau die Gruppe mit in den Fokus nehmen müssen. Aber bei der Gruppe der Cannabis-Konsumenten haben wir es nie getan. Da haben wir eigentlich immer nur gesehen, dass wir die eigentliche Hilfe nicht leisten und dass wir es nicht schaffen, letztendlich mit dem Problem Herr zu werden. Wir haben es häufig verdrängt. Wir haben in den Kommunen das Problem verlagert in einen Bereich, wo die Öffentlichkeit es häufig nicht wahrnimmt und sieht. Das ist etwas, was Verdrängung ist, aus dem Blickfeld heraus. Damit ist es für eine Allgemeinheit häufig kein Problem mehr, weil es nicht wahrgenommen wird. Es ploppt dann höchstens nur noch auf, wenn es so zu massiven Ereignissen führt, wie vielleicht hier in Berlin, aber auch in anderen Kommunen. Und dann versuchen wir wieder eine Regelung zu finden. Das heißt, wir sind aber nie an das eigentliche Problem tatsächlich herangegangen. Das Problem, was darin liegt, dass wir eine Unterscheidung getroffen haben bei den Suchtstoffen, die eigentlich relativ willkürlich ist. Wir sind nie davon ausgegangen, wo ist das Gefährdungspotenzial der Suchtstoffe. Das war ja gar nicht die entscheidende Frage, sondern in den 20er Jahren, wo das entstanden ist, diese Einteilung international, illegal, legal, weil das ist ein ganz anderer Ansatz. Historisch bedingt ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und auf einmal ist ein Stoff illegal, der im Gebrauch ist, genutzt wird, der schädlich ist, wo man natürlich präventiv auch vorgehen muss, dass möglichst wenige es konsumieren. Und durch die Illegalität aber schaffen wir es nicht mehr, an die Konsumenten tatsächlich richtig ranzukommen, mit denen Dialog und dann auch das Gespräch zu führen. Und dann der Frage, wo ist das Gefährdungspotenzial an der Stelle? Ist die internationale Welt schon viel, viel weiter? Das Gefährdungspotenzial kann unterschiedliche Faktoren ja ausmachen. Sind nicht nur die gesundheitlichen Faktoren, die gefährdend sind, sind ja auch noch andere Faktoren, die man benennen kann. Es sind andere Kriterien, die man benennen muss auch. Es sind soziale Kriterien. Ist auch die Frage, ist es im jugendlichen Alter oder ist es in einem späteren Alter? Ist es die Frage, ist es ein Konsum eines reinen Stoffes vielleicht? Oder ist es auch die Frage, wo wird es untergemischt? Ich will jetzt nicht darauf abzielen, dass einige sagen, das Gefährliche am Cannabisrauchen ist der Tabak, der dabei ist. Das ist überspitzt. Aber wir wissen ganz genau, durch die Gefährdungsklassenkriterien, dass wir da genauer hingucken müssen. Weil das reine Kriterium legal, illegal führt uns an der Stelle einfach nicht weiter, führt uns nicht in die Situation auch, wo wir dann fragen können, wie gehen wir denn neue Wege in der Drogenpolitik und wie können wir das denn auch tatsächlich aufgreifen, was wir dort an Erkenntnissen letztendlich gewinnen. Legal, illegal wird, glaube ich, relativ deutlich an dem Beispiel des Führerscheinentzugs. Das ging vor einigen Monaten ebenso durch die Presse, dass wir natürlich beim Cannabiskonsumenten, wo ja nachweisbar ist, dass er vielleicht vor 3-4 Tagen Cannabis konsumiert hat, das Strafrecht immer noch greift. Bei anderen Fragen, wenn einer Auto fährt und eben 0,8 Promille Alkohol im Blut hat oder noch mehr, das eine ganz andere Konsequenz hat. Selbst wenn er dann noch einen Kasten Bier oder eine Kiste Schnaps im Hintergrund stehen hat, spielt das keine Rolle. Wenn aber irgendwo 1 Gramm noch im Kofferraum zu finden ist, aus welchen Gründen noch immer, Cannabis, ist das sofort ein ganz anderer Tatbestand. Wie gehe ich denn mit Jugendlichen um, wo ich weiß, mit 12, 13 Jahren fangen die an, Alkohol zu trinken und zu rauchen? Dann ist das mein Problem als Elternteil, zu sagen, das ist gefährlich, guck doch mal hin, wäre nicht so gut, wenn du es machen würdest, schau mal, dass du es kontrollierst. Wenn ein 17-Jähriger Cannabis raucht, habe ich vielleicht als Elternteil die Polizei vor der Tür stehen. Das sind Schieflagen, das sind doch Sachen, die heutzutage in der Gesellschaft keiner richtig adäquat nachvollziehen kann. Dass wir dort mit unterschiedlichen Werkzeugen in einer gleichen Problemgruppe, in gleichen Problemlagen arbeiten. Weil häufig ist es so, wir haben viele Stoffe, die sind verfügbar, das können wir nicht verneinen, die sind schnell verfügbar, die sind billig. Das ist alles heutzutage vom Zugang her kein Problem mehr. Vom Konsum her ist es ein Problem, ein gesundheitliches Problem. Aber das dicke eigentliche Problem ist doch wirklich, es gibt welche, die haben ein Interesse daran, sowohl das eine, das Legale zu verkaufen, wie das Illegale zu verkaufen. Jetzt kann ich sagen, das Legale zu verkaufen ist halt gesetzlich geregelt, normiert, akzeptiert, gesellschaftlich in der Realität angekommen. Beim Illegalen lasse ich es zu, dass es einen Schwarzmarkt gibt, Kriminalität gibt, dass dort jemand Geld verdient, dass dort jemand andere mit instrumentalisiert, um diesen Markt zu bedienen. Und das ist auch für mich ein Widerspruch, den man benennen muss. Auch dort wird gesellschaftliche Realität anders wahrgenommen heutzutage als noch vor 20, 25 Jahren. Wenn ich in der Frage legal, illegal in dieser Trennung bleibe, dann akzeptiere ich als Staat, dass es einen illegalen Bereich gibt, der mit Schwarzmarktkriminalität, organisierter Kriminalität behaftet ist. Das kann mein Interesse als Staat ja gar nicht sein. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil ich sonst auch unglaubwürdig werde und bleibe. Nur mit Repression kriege ich dort etwas nicht in den Griff, lasse es zu, mache beide Augen zu. Viel besser wäre doch, wenn ich als Staat das kontrollieren kann, regulieren kann, Zugriff darauf habe, dann wird es immer noch das andere geben, unbestritten. Aber dann kann ich viel, viel besser an diejenigen herangehen, die die Hilfe benötigen, die die Unterstützung benötigen, wenn sie Rauschmittel konsumieren. Und das muss doch eigentlich mein Ziel sein. Rauschmittel sind da, die kriege ich an den Grenzen nicht aufgehalten. Und insofern muss ich als Staat ein Interesse daran haben, möglichst viel zu wissen, möglichst stark auch regulieren zu können, mit den unterschiedlichen Instrumentarien, um möglichst zielgenau auch eine Präventionsstrategie auch ansetzen zu können. Erst dann kann ich ins Setting, in die Lebenswirklichkeit, in die Lebensbereiche der Menschen hineingehen, der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen, der Mittelalten, die es auch konsumieren, auch der Alten. Wenn ich diesen Problemen aufriss, für mich in den letzten 8 Monaten so aufzeige, ist es etwas, wo ich noch nicht zum Abschluss gekommen bin. Ich habe mit vielen gesprochen, Gespräche geführt, mir Einrichtungen auch angeschaut. Die Bundespolitik hat da eine besondere Verantwortung auch. Viele wissen von Ihnen, dass es die Initiative der Strafrechtsprofessoren gibt, das Betäubungsmittelgesetz zu evaluieren und dann auch zu verändern. Ich glaube, es ist auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen mit einer Evaluierung des Betäubungsmittelrechts. In welcher Form das passiert, werden wir sehen. Aber Gott sei Dank bestimmt dort das Parlament ja nicht alles. Es gibt eben unterschiedliche Wege, wie wir uns mit einer Evaluierung auch auseinandersetzen können und müssen. Und insofern, glaube ich, bin ich ganz froh, dass wir da auch die Expertise sowohl als Partei auch immer mit nutzen können an der Stelle. Und das ist auch sinnvoll. Und wenn ich mich in den letzten Monaten damit intensiv auseinandergesetzt habe, heißt das für mich auch, hoppla, wir dürfen es nie zur Glaubenssache machen lassen, nie zum Lackmustest, wo stehst du denn in der Frage, rechts oder links? Weil die Wirklichkeit ist vielschichtiger und bunter und die Wirklichkeit beim Drogenkonsum, in der Sucht, braucht unterschiedliche Antworten, abgestufte Antworten, braucht auch mit Sicherheit strafrechtliche Maßnahmen, unbestritten, braucht die Möglichkeit, Schwarzgeld abzuschöpfen, in der organisierten Kriminalität auch mit aktiv zu werden, braucht aber die Ehrlichkeit in der Analyse und in der Debatte. Und wenn ich mich 8 Monate jetzt intensiv damit auseinandergesetzt habe, heißt das ja nicht, dass ich das vorher immer ignoriert habe, dass das Thema ja nicht angekommen ist bei mir, war noch ein Punkt besonders wichtig. Bundespolitik ist wichtig an der Stelle. Die Länder sind wichtig. Die Kommune ist eigentlich mit ein wesentlicher Partner in der Frage, wie wir neue Wege gehen können. Wenn wir die Kommunen an der Stelle nicht sensibilisieren für ein Thema, wenn die Kommunen nicht nur den Verdrängungswettbewerb gestalten, möglichst nicht in der Öffentlichkeit, aber die Szene wird es nach wie vor geben. Wenn die Kommunen sich ernsthaft damit auseinandersetzen mit den Fragen, gibt es heute unterbundesgesetzliche Möglichkeiten auch, die muss man auch schöpfen, auch offen diskutieren, wo man dann Handlungsbedarf hat. Und da kann ich auch nur die Kommunen, das werden wir auch, denke ich, initiieren und Kommunen ermuntern, auf diesem Weg mitzugehen, damit wir den Austausch in der Bundesrepublik dort auch hinbekommen. Es gibt dort viele mutige Menschen, die sich mit den Fragen intensiv auseinandersetzen. Die sind häufig auch enttäuscht worden in den letzten Jahren, dass der notwendige politische Rückhalt vielleicht auch gefehlt hat an der Stelle. Aber ich bin bereit, den Weg von der Bundespolitik zu gehen, mit den Kommunen an der Stelle auch zu sprechen und mit denen die Wege auch zu diskutieren und die Wege auch zu suchen, die man gehen kann. Ohne diese kommunale Bewegung wird sich Bundespolitik, weil es eine Glaubenssache ist, häufig nicht schnell genug ändern. Deshalb, glaube ich, werden wir gemeinsam da auch den Weg gehen. Das wäre von meiner Seite aus ein kurzer Einstieg, wie weit wir sind auf der Bundesebene, wie weit wir in der Politik auch sind, uns dieses Thema anzunehmen. Und ich kann euch und Sie nur ermuntern, kräftig jetzt mitzudiskutieren und zu reagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Burkhard. Wir wären gerne helfen als Berlin, diese Diskussion zu führen. Und ich glaube, wir Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, die hier vorne sitzen, also aus Berlin kommend, haben auch die Hoffnung und den Anspruch, da sozialdemokratisch Vorreiter zu sein. Insofern vielen Dank, dass du mit uns diese Diskussion startest. Ich darf darauf hinweisen, hier sind noch 4 Plätze am Tisch frei, die ursprünglich reserviert waren. Sie können, wenn Sie wollen, die Plätze hier vorne einnehmen, die noch frei sind. Die müssen nicht frei bleiben. Ansonsten freue ich mich, das Wort zu übergeben an Sebastian Sperling, den Lateinamerika-Experten der Friedrich-Ebert-Stiftung und Experte zu diesem ganzen Bereich, der heute Gegenstand der Diskussion ist. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Morgen. Vielen Dank, Thomas Isenberg, dass du mich am Anfang reden lässt. Denn wenn ich mich umschaue, wie viel drogenpolitische Expertise hier versammelt ist, ist das meine Chance, überhaupt noch ein paar Argumente loszuwerden. Ich bin auch froh, dass du mich explizit gebeten hast, mal den Blick ein bisschen zu öffnen, über Cannabis hinaus insgesamt auf Drogenpolitik zu schauen und vor allen Dingen auch das Ganze international einzuordnen. Denn nicht nur ist es so, dass wir von anderen Ländern lernen können, die zum Teil in der Debatte schon weiter sind, sondern, und das wird oft vergessen, unsere Drogenpolitik hat auch direkte Konsequenzen und Folgen in anderen Teilen der Welt. Und das ist übrigens ein Grund, warum uns das als Friedrich-Ebert-Stiftung und in der Auslandsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung sehr beschäftigt. Ich möchte mal 3 unbescheidene Fragen mir vornehmen für die nächste Zeit. Das erste: Warum muss ich Drogenpolitik ändern, international und auch in Deutschland? Zweitens, was muss ich ändern? Und drittens, warum ändert sich es denn nicht? Erstens, warum muss sich die Drogenpolitik ändern? Ich könnte es mir einfach machen und einfach den ersten Satz zitieren von dem 2011er Report der Global Commission on Drug Policy. Da sitzen so Leute wie Javier Solana oder Kofi Annan drin. Der erste Satz des Reports: Der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Der Krieg gegen Drogen ist die Verlängerung des über 50 Jahre alten Einheitsabkommens über Betäubungsmittel der Vereinten Nationen. Deutsche Betäubungsmittelgesetz steht in dieser Linie. Ziel des Ganzen war immer eine Welt ohne Drogen. Und wenn wir uns die Weltdrogenreports heute anschauen, können wir wahrscheinlich sagen, dass wir diesem Ziel weiter entfernt sind. Denn die Zahl der Nutzer steigt weltweit weiter an oder bleibt mindestens stabil. Klar gibt es Schwankungen in der Art der Drogen. Wir haben schon angedeutet den Anstieg der synthetischen Drogen und es gibt auch eine Verlagerung der Märkte. In Schwellenländern sehen wir starke Wachstumsraten. Wahrscheinlich können wir einfach sagen, dass sich Drogenkonsum proportional zum Bruttoinlandsprodukt entwickelt und sich offenbar nicht verbieten lässt. Selbst in Diktaturen mit Todesstrafen, selbst in Hochsicherheitsgefängnissen werden Drogen konsumiert. Ein bisschen poetischer hat es Mexikos Ex-Präsident Vicente Fox ausgedrückt: Prohibition hat schon im Paradies nicht funktioniert, sie aßen den Apfel. Und in dem Sinne werden auch Nulltoleranzzonen in Berlin den Konsum nicht verändern, sondern nur verdrängen. Nicht nur die Nachfrage blieb bestehen, auch das Angebot konnte in all den Jahrzehnten nicht gesenkt werden. Wohl nirgends hat man das vehementer versucht als in Kolumbien mit massivem militären Einsatz, mit Chemiewaffen, mit dem Einsatz des Militärs zur Entwurzelung von Cannabisfeldern, mit dem Effekt, dass zwar in Kolumbien kurzzeitig das Angebot fiel, aber weltweit der Preis von Kokain sogar gefallen ist und das Angebot weltweit ungebrochen ist. Die Macht des organisierten Verbrechens konnte durch den Krieg gegen Drogen bislang nicht gebrochen werden. Eher im Gegenteil, Kolumbiens Ex-Präsident Gaviria, unter dem einst Pablo Escobar, der Drogenpapst, ermordet wurde, sagt heute selber, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Also auch sein politisches Lebenswerk. Also Ziel verfehlt. Dem stehen enorme Kosten gegenüber. Ich möchte mal 4 wesentliche Arten von Kosten nennen. Das eine ganz banal: Geld. Mit dem Ziel der Angebotsreduktion gibt die USA jährlich 12,5 Milliarden US-Dollar aus. In den USA selber gibt sie etwa 15 Milliarden aus für die repressive Maßnahmen. In Deutschland, nach einer Studie von 2010, geben wir für Justiz und Polizei und Strafverfolgung 3,5 bis 4,5 Milliarden Euro aus jährlich. Zweiter Punkt, damit verbunden: Das kostet natürlich nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Kapazitäten von Polizei, Justiz oder in anderen Ländern Militär. Staaten sind überlastet mit der ineffektiven Strafverfolgung. In Anbauländern quellen die Gefängnisse über von Kleinbauern und Kleinsthändlerinnen. In den USA wurden 2012 660.000 Personen für den Besitz von Drogen verhaftet. In Deutschland wurden in 2013 4,8 Tonnen Marihuana beschlagnahmt und mehr als 250.000 Delikte unter dem Betäubungsmittelgesetz verfolgt. Davon waren 75% konsumbezogen. Und das alles bedeutet, dass diese Ressourcen fehlen für die Konzentration auf die wirklich dicken Fische, auf Bandenkriminalität, Schmuggel, Handel. Und das bemängelt nicht irgendwer, sondern das bemängelt die Polizei selber. Wenn man mal einzelnen Polizeigewerkschaften zuhört oder einzelnen Polizeipräsidenten. Drittens, Prohibition kostet Ressourcen für gesundheitspolitische Ansätze. Für jeden Euro, der in Hilfe und Gesundheitsprogramme investiert wird in dem Bereich in Deutschland, kommen mindestens 2 Euro, die investiert werden für Repression. Und das sind ganz einfache Opportunitätskosten. Das Geld wäre gut angelegt in Ausweitung von Hilfe. Und zusätzlich verzichtet der Staat ja auch auf Steuereinnahmen, die er haben könnte, zum Beispiel über eine Besteuerung von Cannabis. Viertens, Prohibition kostet auch den notwendigen Zugang oder die Möglichkeit eines Ausbaus von gesundheitspolitischer Ansätze. Hilfe und Kontrolle sind eben nur sehr bedingt miteinander vereinbar. In Deutschland verhindert das Betäubungsmittelgesetz eine flächendeckende Ausweitung der vielen erfolgreichen Programme, der Substitutionsprogramme. Burkhard hat es erwähnt, Ärzte, die mit einem Bein im Gefängnis stehen, was nicht nur die Bundesärztekammer kritisiert. Oder auch das Abstinenzziel und das generelle Verbot, was verhindert, dass wir wirklich glaubwürdig aufklären und Prävention betreiben. Aber nicht genug damit, dass der Ansatz derzeit seine Ziele verfehlt und viel kostet, sondern er hat auch noch extreme Nebenwirkungen. Erstens kriminalisiert die Prohibition unnötigerweise knapp 14 Millionen Deutsche, die laut der Drogenaffinitätsstudie von 2011 im Laufe ihres Lebens Kontakt mit illegalen Drogen haben. Und gerade bei problematischen Nutzern bedeutet die Strafverfolgung oft einen weiteren Knacks in ohnehin schon schwierigen Biografien. Und wir wissen, was Gefängnisaufenthalte bedeuten für Drogenkarrieren und Kontakt zu organisierten Verbrechen. Zweite Nebenwirkung, der repressive Ansatz gefährdet die Gesundheit. Illegalität macht Drogen gefährlicher, als sie sein müssten. Das ist vielfach dokumentiert durch Beimischungen, Unreinheiten und so weiter. Die Global Commission on Drug Policy hat das in den Vordergrund gestellt, auch ihrer letzten Reports, hat besonders hingewiesen auf die Ausbreitung von HIV, AIDS und Hepatitis. Auch die chemische Zerstörung von Anbaufeldern hat fatale Auswirkungen in Kolumbien zum Beispiel gehabt auf die Gesundheit und Existenzgrundlage der Landbevölkerung und die Trinkwasserqualität. Also all das, wo Antidrogenpolitik massiv die Gesundheit beeinflusst. Drittens, und das ist wahrscheinlich die schwerwiegendste Nebenwirkung, das System der Prohibition hat die Grundlage für einen gigantischen globalen Schwarzmarkt geschaffen. Insgesamt schätzen die Vereinten Nationen das Volumen des organisierten Verbrechens sehr vorsichtig, konservativ auf 870 Milliarden US-Dollar. Das ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Österreich und Belgien zusammengenommen. Klar, die haben viele Geschäftsfelder, aber Drogenpolitik ist immer noch ein Rückgrat des Ganzen. Die UNODC schätzt wieder mal konservativ den Kokainmarkt weltweit auf 85 Milliarden und Marihuana auf 140 Milliarden. Also konservativ geschätzt. Warum musste uns das was angehen? Erstens, weil wir das finanzieren. Die meisten Profite werden generiert in dem letzten Teil der Wertschöpfungskette beim Konsum, etwa 2/3. Zweitens, weil die Gelder zum Teil auch bei uns gewaschen werden, da wo die Wirtschaft floriert und es stabil ist. Und drittens, weil dort, wo die Kartelle herrschen, und da komme ich zurück dazu, warum uns das auch in der internationalen Arbeit bewegt, dort, wo die Kartelle herrschen, sind eben deutschen außen- und entwicklungspolitischen Ziele auch direkt bedroht. Denn organisiertes Verbrechen untergräbt Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und Entwicklung in ganz vielen Teilen der Welt. Es ist kein Zufall, dass die Anbau- und Transitländer allesamt weit unten in den Korruptionsindizes stehen. Organisiertes Verbrechen hat Staaten ganz unterwandert bis tief hinein in die Politik. In Guinea-Bissau, mal das zu illustrieren, wie einfach das ist, hat 2009 100 Gramm Kokain so viel gekostet, wie das Land insgesamt an Entwicklungszusammenarbeit bekommen hat. Wer in Berlin Kokain kauft, finanziert unter Umständen unter anderem auch die Aufrüstung der Terroristen im Sahel, die sich die, das Transitgeschäft als eine Finanzierungsquelle für den Terrorismus erschlossen haben. Die Gewalt eskaliert vor allen Dingen dort, also die Gewalt verbunden mit dem Handel dort, wo entweder Kartelle um Einfluss kämpfen oder der Staat den Kartellen militärisch die Stirn bietet. Wir sehen über 60.000 Tote im Drogenkrieg in Mexiko und es folgen weitere, nur mal so zum Vergleich, das sind viermal mehr, als Afghanistan an zivilen Opfern zu beklagen hatte, seit im selben Zeitraum. Deswegen kann man Uruguays Ex-Präsident Mujica gut verstehen, wenn er sagt, ich habe keine Angst vor den Drogen, sondern vom Drogenhandel. Unser derzeitiger repressiver Ansatz verfehlt seine ursprünglichen Ziele, hat hohe Kosten, hat fatale Nebenwirkungen. Nun ist sie nicht nur entscheidend, was man sagt, sondern auch wer es sagt. Und es ist ganz sicher irrelevant, dass ich das sage. Aber was eben sich verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass diese Einsicht immer mehr auch auf höchster politischer Ebene formuliert wird. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich habe die Global Commission on Drug Policy erwähnt. Die Organisation amerikanischer Staaten hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Die Westafrikanische Drogenkommission, zahlreiche aktuelle und ehemalige Präsidenten, vor allen Dingen Lateinamerikas, darunter Manuel Santos und Perez Molina aus Guatemala, das sind allesamt keine Leute, die nun am linken Rand des politischen Spektrums stehen, sondern wirklich aus der ganzen Breite kommen. Und auch in Deutschland erweitert sich der Kreis. Burkhardt hat schon verwiesen auf den Aufruf der Strafrechtsprofessoren. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in Vorbereitung auf so eine Reformdebatte mir mal die Fachzeitschrift des Bundes der Kriminalbeamten anschauen würde. Der Kriminalist heißt die. Und der Vorsitzende des BDK gibt da ein Zitat, was ich mal als Abschluss für mein Plädoyer hier nehmen möchte, warum sich was ändern muss. Zitat: Die Geeignetheit, Erforderlichkeit und normative Angemessenheit des Betäubungsmittelrechts ist zu überprüfen. Ein weiter wie bisher scheint zumindest nicht der zielführende Weg zu sein. Nun, was muss sich ändern? Konkrete Vorschläge gibt es reichlich und habt ihr natürlich alle hier aus unterschiedlichen Richtungen. Ich möchte mal nur vier generelle Punkte nehmen, die unsere Reformdebatte leiten sollten, aus meiner Sicht. Das erste: Drogenpolitik muss sich an Nutzen, Kosten und Nebenwirkungen messen lassen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und gilt für jeden Politikbereich, aber gerade in der Drogenpolitik muss man es betonen, weil sie so ideologisiert geführt wird bislang, die Debatte. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass der Drogenbericht der Bundesregierung eigentlich in diesem Sinne auch Nutzen und Kosten der repressiven Maßnahmen aufnehmen müsste. Die sind da nämlich gänzlich unerwähnt bislang. Und Burkhardt hat auch ja auf diese Notwendigkeit schon verwiesen. Zweite Leitlinie: Die Ziele der Drogenpolitik müssten neu formuliert werden. Nicht Abstinenz oder eine Welt ohne Drogen, wir haben gesehen, das sind irrealistische Ziele, sondern vier Ziele würde ich vorschlagen. Das erste: Drogenpolitik muss den Schaden des Drogenkonsums minimieren für Konsumenten und Dritte. Zweitens: Drogenpolitik muss den Schaden der Drogenpolitik minimieren. Auf die genannten Nebenwirkungen bin ich ja eben schon eingegangen, der derzeitigen Verfahrensweise. Drittens: Drogenpolitik muss organisiertes Verbrechen schwächen. Und das heißt auch, organisiertes Verbrechen ökonomisch treffen, die Wertschöpfungskette angehen und Einkommen abschöpfen. Und viertens: Drogenpolitik muss Ressourcen freimachen und generieren für den Staat, damit er eben gezielt die Kartelle bekämpfen kann und vor allem in Gesundheitspolitik, in Prävention, Aufklärung, Suchthilfe investieren kann. Dritte Leitlinie: Was muss sich ändern? Wenn man das alles ernst nimmt, muss man Drogen sehr differenziert behandeln und die willkürliche Trennung von legal und illegal auf den Prüfstand stellen. Auch darauf ist Burkhardt schon eingegangen. Das heißt, sich das Schadenspotenzial der Drogen für den Einzelnen, für die Gesellschaft sehr genau anschauen. Und ich denke, da ist noch viel Raum für Forschung. Und ein Ergebnis wird dann sicher auch sein, dass man Alkohol- und Tabakpolitik nochmal sich anschauen muss. Ich nenne hier nur mal das notwendige Werbeverbot. Viertens, denke ich, sollte Gesundheitspolitik ganz klar ins Zentrum gerückt werden von Drogenpolitik. Drogenkonsum und Abhängigkeit ist ein gesundheitspolitisches und kein strafrechtliches Problem. Das bedeutet, Konsum entkriminalisieren. In Deutschland würde das auf einen Schlag 3% der Kriminalität beseitigen, 3/4 der unter dem Betäubungsmittelgesetz verfolgten Delikte. Und die freien Ressourcen sollte man eben nutzen, um Hilfe auszuweiten für problematische Nutzer. Und beim Cannabis ist das die allerkleinste Gruppe. Man findet immer wieder die Zahl von 5% problematischer Nutzer. Damit wir uns nicht missverstehen, im Bereich dieser Suchtprävention, Suchthilfe haben wir exzellente Angebote in Deutschland und die sind ja auch hier vertreten. Die sind international anerkannt und gerade in Lateinamerika wird diese Diskussion so stark geführt im Moment, weil man mit Neid auf diese Ansätze schaut und da können wir sicher viel Erfahrungsaustausch organisieren, aber wir müssen eben die Bahn frei machen dafür, dass wir das auch in Deutschland flächendeckender hinbekommen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich zu schauen, wo man noch weitergehen kann und nicht mehr die Augen davor zu verschließen, nicht nur, was nehmen die Leute, sondern wo kommt das eigentlich her? Das heißt, Produktion, Bezugswege, Produktqualität auch stärker in den Blick nehmen und zur staatlichen Aufgabe zu machen. In vielen Ländern tut sich bereits eine Menge in die genannte Richtung. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Bolivien hat das Kauen von Coca erlaubt und darüber hinaus legale Nutzungsoptionen für Coca-Blätter eröffnet, also vom Shampoo bis zum Tee. Und damit auch Einkommensmöglichkeiten für Kleinbauern geschaffen. Ein Ansatz, der mit Opium in Indien und in der Türkei bereits erfolgreich ist. Natürlich hat das immense Herausforderungen in der Regulierung und hier wäre auch deutsche Entwicklungspolitik gefragt, zu unterstützen. In den USA ist bekannt, dass in 23 Staaten Marihuana für medizinische Zwecke inzwischen erlaubt ist. In Chile und Kolumbien und in anderen Ländern wird das derzeit ebenfalls diskutiert. In Portugal und in den Niederlanden ist Cannabis entkriminalisiert. In Colorado und Washington ist Marihuana legalisiert. Hier dürfen private Unternehmen Marihuana an über 21-Jährige verkaufen. Das sind noch junge Reformen. Die ersten Indizien zeigen nicht darauf hin, dass es den Konsum steigert. Sehr wohl aber, muss man sagen, den Hanftourismus in den USA und illegale Ausfuhren aus diesen Staaten, aber auch enorme Steuereinnahmen. Ich finde das allerinteressanteste Projekt von allen in Uruguay, weil der Staat sich da noch weiter in die Kontrolle einmischt, von Anbau, Handel bis hin zum Konsum. Um mal hier die wichtigsten Elemente der Reform, die jetzt im letzten Jahr beschlossen worden ist, zu nennen. Konsum ist legal ab 18. Man darf diese Cannabis selber anbauen, bis zu 6 Pflanzen. Dafür gibt es eine Registrierungspflicht. Oder man kann sich in Anbauclubs zusammenschließen. Maximal 45 Mitglieder mit maximal 99 Pflanzen. Das ist alles schon jetzt, Stand heute, legal. Noch in der Umsetzung ist der staatliche Anbau von Cannabis, beziehungsweise die Lizenzierung von Unternehmen, dies zu tun. Und dann ist geplant, die Abgabe in Apotheken. Ein Gramm wird $1 kosten. Der Preis ist relativ niedrig, um eben möglichst keinen Schwarzmarkt entstehen zu lassen. Und die maximale Konsummenge ist auf 40 Gramm pro Monat begrenzt. Und über ein Fingerabdrucksystem ist gewährleistet, dass man das auch kontrollieren kann. Damit verbunden sind eine ganze Reihe von Verboten. Natürlich das Verbot, Auto zu fahren unter dem Einfluss. Natürlich das Verbot, während der Arbeit das zu konsumieren. Es gibt ein striktes Werbeverbot. Und es gibt keine Abgabe an Nicht-Uruguayer. Und das ist ein zentraler Unterschied zu dem, was wir wie auch in den USA sehen, was eben genau diesen Tourismus verhindern soll. Es gibt ein Institut zur Regulierung und Kontrolle von Cannabis und all das ist natürlich sehr kostspielig. Trotzdem geht Uruguay davon aus, dass man noch Steuereinnahmen in Höhe von $1 Million zusätzlich erzielen kann. Wenn man sich all das anschaut, die Notwendigkeit zu reformieren und die Beispiele, die es schon gibt, fragt man sich natürlich, warum ändert sich das in Deutschland so langsam? Wenn wir mal jetzt bei den 5 gängigsten Gegenargumenten für einen anderen Umgang mit Marihuana bleiben, schauen wir uns die mal an. Das erste Argument, eine Legalisierung, Regulierung wäre nicht kompatibel mit dem internationalen Regime, mit den UN-Konventionen, denen wir uns verpflichtet haben. Und die Beispiele, die ich genannt habe, zeigen ja, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, in diesem Rahmen zu experimentieren. Zweitens war Deutschland da schon mal sehr viel mutiger und die Drogenkonsumräume, als sie eingerichtet worden sind in Deutschland, wurden sehr stark kritisiert und sind heute ein Goldstandard und ein Erfolgsmodell zur Senkung der Zahl der Todesfälle. Also Deutschland war da schon mal mutiger. Und drittens, dann müssen wir halt auch diese Abkommen verändern. Und 2016 steht genau das auf der Agenda der Vereinten Nationen, der UN-Generalversammlung. Und ich würde mir erhoffen, dass Deutschland da auch sehr aktiv in der Debatte voranschreitet. Zweites Gegenargument, was man immer hört, naja, wenn wir das legalisieren, dann verharmlosen wir das ja, dann machen wir die Tür auf für eine Kommerzialisierung des Cannabismarktes, ungezügelter Kapitalismus, steigender Konsum, diese Szenarien. Da kann man nur sagen, der Status quo, das ist unkontrollierter Kapitalismus. Es geht darum, das, was jetzt illegal passiert, strenger zu regulieren und überhaupt erstmal unter Kontrolle zu bringen. Natürlich muss man alle Indizien gesundheitsschädigender Konsequenzen des Konsums ernst nehmen und ich möchte das in keiner Weise verharmlosen hier. Wir müssen da weiter forschen, weiter darüber aufklären. Insgesamt Investitionen in Aufklärung und Drogenmündigkeit oder Förderung der Drogenmündigkeit der Bürger intensivieren. Ich habe auch nicht sehr viel Sympathie für dieses Modell Colorado mit dem Hanftourismus und Hanfentrepreneuren, sondern eher für das Modell Uruguay mit einer sehr, sehr intensiven staatlichen Kontrolle. Und die würde ich eben auch ausweiten, wie eben schon gesagt, Werbeverbot für Alkohol und Tabak, nur mal als Beispiel. Mir sind keine Indizien, zum Beispiel aus den Niederlanden und Portugal, bekannt, dass eine Entkriminalisierung den Konsum erhöhen würde. Und Legalisierung ist einfach nicht der Anfang allen Chaoses, sondern ein Schritt, eben dieses einzudämmen. Wird der Zugang dann für Kinder und Jugendliche einfacher? Auf dem legalen Wege sicher nicht. Und das führt mich zu einem dritten Gegenargument, was immer wieder gebracht wird. Es wird doch dann trotzdem einen Schwarzmarkt geben. Ja, klar. Wird es wahrscheinlich, vielleicht um Preise zu unterbieten oder eben Leute, die legal das nicht erwerben dürfen, wie Kinder und Jugendliche, irgendwie einen Zugang zu geben. Aber das wird sehr viel kleiner sein, dieser Schwarzmarkt, und sehr viel einfacher zu kontrollieren. Neue Wege in die Drogenpolitik werden nicht alle Probleme lösen. Es wird auch nicht das Problem des organisierten Verbrechens lösen und auch nicht die Probleme rund um den Görlitzer Park. Das schreit zum Beispiel auch nach Änderungen im Asyl- und in der Flüchtlingspolitik. Aber Reformen in der Drogenpolitik sind keine Allheilmittel, sollen das auch nicht sein, sind nicht mehr als ein Baustein, aber eben auch nicht weniger. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Viertes Gegenargument, na, wir haben doch in Deutschland de facto schon eine Entkriminalisierung, wir haben doch schon eine Konzentration auf Prävention. Ich meine, da kann man eigentlich nur zu diesem Schluss kommen, wenn man nur den Drogenbericht der Bundesregierung sich anguckt, der eben ausblendet, welche Aufwendungen und negativen Konsequenzen der Repression wir haben. Ich habe aufgezeigt, 75% der Fälle sind immer noch konsumnah. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht schätzt, dass 60% der Strafverfolgung in der Verfolgung von Cannabiskonsumenten besteht. Also von einer de facto Entkriminalisierung kann nicht gesprochen werden. Die Qualität und der Umfang der Prävention und Suchthilfe ist außerdem sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und Berlin ist hier sicher in vielerlei Hinsicht Vorreiter. Aber die Freigrenzen sind sehr unterschiedlich, der Zugang zu Substitutionsprogrammen ist bundesweit sehr unterschiedlich oder zu Konsumräumen, die gibt es überhaupt nur in 6 von 16 Bundesländern. Und für die medizinische Nutzung, hatte Burkhard selber hat gesagt, ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht, 358 Menschen sind da derzeit für zugelassen. Also es gibt sehr viele gute Programme, aber die sind immer noch punktuell und wir sind weit davon entfernt, wirklich von einer de facto Entkriminalisierung und einem Fokus auf Prävention bundesweit reden zu können. Und ein fünftes und gewichtigstes Argument ist immer, die öffentliche Meinung ist noch nicht so weit. Die Angst vor der Bildschlagzeile, der oder die Politikerin will meine Kinder vergiften. Ich glaube, das unterschätzt erstens, wie breit inzwischen der fachpolitische Diskurs und Konsens ist. Das zeigen alle Anhörungen im Bundestag zu dem Thema. Das zeigen ganz viele Serien in Leitmedien, ich nenne nur Spiegel und Zeit zu dem Thema, die ein sehr differenziertes Bild darstellen. Und ich glaube, es beleidigt auch ein Stück weit die Intelligenz der Bürgerinnen, die, glaube ich, sehr wohl differenzierte Meinungen zu dem Thema entwickeln können. Wenn man zum Beispiel sieht, und das stand in der vergangenen Woche auch nochmal in der Zeit, dass 82% der Deutschen für eine Nutzung für medizinische Zwecke sind, auch wenn die Mehrheit immer noch gegen eine Legalisierung ist. Entscheidend ist, glaube ich, wie wir das ganze Thema in die Öffentlichkeit bringen, wie wir das thematisieren. Ich habe wenig Sympathie für die Diskussionsstränge à la Recht auf Rausch. Ich glaube auch nicht, dass wir mit so hedonistischen Lifestyle-Diskussionen weiterkommen, mit Fotos von Hanfpflanzen auf Balkonen. Ich glaube, dass wir sehr viel ernsthafter die genannten Sicherheitsentwicklungs-, gesundheitspolitischen Argumente erläutern müssen. Wir können auch die internationale Verantwortung von Deutschland in diesem Kontext erwähnen. Wir müssen diesen Referenz zur Fachöffentlichkeit herstellen, zum Kreis der Strafrechtsprofessoren, zum BDK und so weiter. Wir müssen die Referenz herstellen zu ganz konkreten Beispielen, wie ich das getan habe in Colorado oder Uruguay. Interessante Umfrage jüngst im Guardian in England. Dort sind nur 39% in England für eine Entkriminalisierung. Wenn man sie aber fragt, wie ist denn die Zustimmung zu dem, was in den einzelnen US-Staaten passiert, ist die Zustimmung auf einmal bei 52%. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass mit dem Wort Legalisierung auch so viel verbunden ist, dass es irgendwie um ungezügelte Liberalisierung ginge. Und ich glaube, es ist viel zielführender, wenn man das als einen Versuch der Regulierung darstellt. Und das ist, glaube ich, auch was der Sozialdemokratie ja nah sein sollte. Übrigens waren auch in Uruguay die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Reform. In einem Referendum 60% dagegen. Der Präsident hatte den politischen Mut, das trotzdem zu tun und ist Ende letzten Jahres wiedergewählt worden. Auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas fehlt der politische Mut und Wille. Auch da ist es immer noch populärer, die harte Hand zu propagieren, obwohl man auf internationalem Parkett derzeit diese Reformdebatte anführt, aber zu Hause relativ wenig tut. Es zeigt einfach, wir brauchen da auch Führung von Politik. Das Thema kann man erklären, das kann man den Leuten nahebringen. Ich wünsche mir diesen politischen Mut in Deutschland. Sebastian, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden, mitreißenden, exzellenten Vortrag. Ich darf darauf hinweisen, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung mehrere Publikationen hat, aus denen diese Fakten jetzt aggregiert zusammengetragen worden sind. Einige Exemplare liegen aus, ansonsten sind die auch auf der Homepage in dem Lateinamerika-Referatsbereich beispielsweise auffindbar und als PDF-Datei downloadbar. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Burkhard bedanken, dass du heute mit uns den Startschuss für die Debatte in Berlin gegeben hast. Du hast ja noch deine Sitzung des Arbeitskreises der Bundestagsfraktion, wo du eigentlich gar nicht entbehrlich warst, aber netterweise eine Stunde kommen konntest. Bis demnächst. Danke dir. Ich würde dann den zweiten Part beginnen mit den Impulsen und Einschätzungen der hier anwesenden geladenen Fachkreise. Und wir schauen mal, wie die Zeit voranschreitet. Meine Vermutung ist, dass wir in einer Stunde um 13 Uhr so den kommunalpolitischen Bereich beleuchtet haben werden, dabei sind zu beleuchten, dass wir dann vermutlich noch eine Dreiviertelstunde haben, um denn dann auch Ihre Wortbeiträge sehr gerne zu hören und auch im Rahmen der Möglichkeiten jetzt hier dann auch zu debattieren. Ich würde bitten, dass wir mit den Präventionsfragestellungen insofern beginnen und mit den den weiteren Block, dass wir Frau Schad das Wort geben. Frau Schad aus Sicht der Fachstelle, Frau Jüngling, lässt sich ja durch Frau Schad und Frau Kunzweiler vertreten als langjährige Experten und Mitarbeiter der Fachstelle für Suchtprävention des Landes Berlins. Frau Jüngling selber wäre unheimlich gerne da, aber sie hat ihren Urlaub schon gebucht, als ich sie Ende Dezember ansprach. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Isenberg. Wir freuen uns sehr, hört man mich? Prima. dass wir hier ins Gespräch kommen zu diesem wichtigen aktuellen Thema und ganz viele Punkte, die unsere Vorredner gerade schon genannt haben, haben wir bereits im November im Rahmen einer Stellungnahme bei einer Anhörung im Bundestag veröffentlicht, weil es wichtige Punkte sind, die zu diesem Thema zu berücksichtigen sind. Wir erleben eben gleichermaßen die Diskussion um das Thema Cannabis oft sehr emotional. Ich kann bestimmt nicht an zwei Händen abzählen, in wie vielen Veranstaltungen ich gewesen bin, wo mir die Frage gestellt wurde, sind Sie eigentlich dafür oder dagegen? So, und darum geht es letztendlich nicht. Da kann ich Herrn Blinert und auch Herrn Sperling zustimmen. Sie haben das bereits gesagt, es geht wirklich um eine differenzierte, fachliche und sachliche Diskussion zu dem Thema. Und wir freuen uns sehr, dass wir uns jetzt auf den Weg begeben. Wir setzen uns mit dem Thema als Fachstelle schon seit vielen Jahren auseinander. Und wenn wir uns die strukturelle Ebene angucken, dann haben wir seit 1971 eine auf Abschreckung ausgerichtete Drogenpolitik und stellen gleichzeitig, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, fest, dass das für die Konsumentscheidung von Jugendlichen im Grunde keine Rolle spielt, ob sie nun konsumieren oder nicht. Und die Konsumzahlen sind eben auch, das wurde gerade auch schon gesagt, nicht so, dass sie aufgrund von Verboten eben runtergehen. Wenn wir uns die neueste Studie, die JTH-Studie aus Berlin anschauen, die Jugendliche befragt hat im letzten Jahr, da sind es 69% der 16- bis 27-Jährigen, die gesagt haben, ich habe in meinem Leben schon mal Cannabis zumindest probiert, und es sind immerhin 13%, die einen problematischen Konsum aufweisen, und dementsprechend sind das einfach Zahlen, die auch weit über dem Bundesdurchschnitt liegen, und deswegen ist es gut, dass wir uns in Berlin mit dem Thema beschäftigen. Wenn man sich die Sucht- und Drogenpolitik anschaut, sind das vier Säulen, die dort zusammenkommen. Die Prävention, wenn man sich das so von dem, was investiert wird, mal anschaut, ist eine sehr filigrane Säule im Gegensatz zur Repression, die eigentlich eher einem Elefantenfuß anmutet, von dem, was dort an Geldmitteln reinfließt. Und das ist doch ein sehr großes Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht macht sich auch in der Praxis fest. Wenn wir uns die Suchtpräventionspraxis anschauen, dann hat Repression auch Auswirkungen, und diese starke Fokussierung auf Repression äußert sich zum Beispiel darin, dass wir Eltern und Lehrer erleben, die vielleicht mitbekommen, dass ihre Kinder konsumieren oder dass sie was finden, einen Cannabisfund finden, und da gibt es doch sehr, sehr große Zurückhaltungen, sich dem Thema zu widmen, ins Gespräch zu kommen, Unterstützung und Hilfe anzunehmen, einfach aus der Angst heraus, dass das Kind stigmatisiert wird, dass die Familie stigmatisiert wird, dass ein negatives Licht geworfen wird. Und auch Schulen sind einfach an der Stelle die uns immer wieder sagen, ja, wir wollen aber nicht als Drogenschule gelten, wir wollen nicht diejenigen sein, die den Stempel aufgedrückt bekommen, wir haben ein Problem, bloß weil wir uns im Vorfeld dem Thema widmen wollen. All das sind so Eindrücke und Rückmeldungen, die wir zu dem Thema oft bekommen. Und es ist ja auch so, dass im Grunde in allen Gesundheitsbereichen es völlig normal ist, sich präventiv zu engagieren. Und in unserem Bereich ist es aber so, dass wir, wenn wir gesundheitliche Risiken reduzieren wollen, dass das oft so einen Generalverdacht bringt, den Konsum fördern zu wollen. Also ich mache das mal am Beispiel der Zahnprophylaxe fest. Alle diejenigen, die zum Zahnarzt gehen und sagen, ich möchte gerne was im Vorfeld für meine Zähne tun, bekommen mit Sicherheit nicht zu hören, dass sie dann eigentlich auch schon Löcher in den Zähnen haben. Und insofern ist es eben auch so, dass wir dahin kommen müssen, in der Prävention zu sagen, es ist normal, sich im Vorfeld zu kümmern, und es hat überhaupt gar nichts mit einem Stempel oder einer Stigmatisierung zu tun oder einem Generalverdacht, dort tatsächlich Konsum fördern zu wollen. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir Prävention nicht als Feuerlöscher missbrauchen, sondern dass es tatsächlich einen Platz im Vorfeld bekommt. Und In der Summe brauchen wir eine aufgeklärte Bevölkerung, wir brauchen Jugendliche, die Risikokompetenz lernen, der wissenschaftlich anerkannte und fundierte Ansatz der Risikokompetenz und Balance, den gilt es umzusetzen und auch der braucht eine Veränderung in diesem momentanen Modell der starken Fokussierung auf die Repression. Wir brauchen also auch eine Stärkung der Prävention. Wir müssen uns dem Problem unserer Zeit offen stellen und wir müssen das ohne Berührungsängste tun. Und damit möchte ich das Wort an meine Kollegin übergeben, die daran anknüpfen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schad. Ja, meine Kollegin hat gerade gesagt, wir müssen uns der gesellschaftlichen Realität stellen. Das hatte Herr Bienert vorher schon gesagt. Auch bei Herrn Sperling ist das angeklungen in der Einleitung von Herrn Isenberg. Aus diesem Grunde ist es ganz klar, dass wir diese längst überfällige Debatte begrüßen, die in Berlin geführt wird, die beginnt, sich auch in Frankfurt zu bilden und in Frankfurt auch geführt wird, allerdings nicht so weit ist. Und wir haben uns, vielleicht kann man das so sagen, ein bisschen aus dem Fenster gewagt, als erste Fachstelle bundesweit, alle 16 Bundesländer einbezogen, haben wir uns dafür entschieden, das geplante Cannabis-Modellprojekt oder der Antrag aktiv zu begleiten hinsichtlich einer regulierten Abgabe. Und es ist uns ganz wichtig, an der Stelle von einer Regulierung zu sprechen, nicht von einer Legalisierung, denn wir können viel darüber debattieren, wie viele Menschen Cannabis gebrauchen oder missbrauchen. In der ganzen Debatte um Legalisierung, Regulierung sollte man trotzdem nicht vergessen, dass Cannabis nicht harmlos ist, genauso wenig wie Tabak und Alkohol harmlos sind. Schauen wir uns Jugendliche an. Gehen Ärzte davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu entwickeln, wirklich 4 bis 10 Mal höher ist. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das mit Vulnerabilitäten zu tun hat von Menschen, die Cannabis gebrauchen, aber das ist erstmal ein Fakt, den wir uns auch nicht verschließen sollten. Das bedeutet, wir sollten den Fokus viel stärker, und da bin ich auch mit Herrn, oder sind wir mit Herrn Sperling eins, viel stärker darin richten, zu sagen, es muss um Gesundheit gehen, es muss darum gehen, Menschen gesund zu halten und Menschen vor Schaden zu schützen. Bei aller Cannabispolitik, die wir debattieren können, ist für uns das ganz klare Hauptziel kein Konsum unter 18 Jahren. Das ist adäquat, wie es in Uruguay gemacht wird, aber auch zu schauen, dass man missbräuchlichen Konsum im Erwachsenenalter präventiv verhindert. Die Erfahrungen in den USA und Holland zeigen ganz klar, dass durch die Entkriminalisierung es, Herr Sperling hat es auch schon gesagt, keinen Konsumanstieg gibt. Interessant ist sogar, in Holland sind die Prävalenzzahlen niedriger als in Deutschland, obwohl dort schon längere Zeit anders verfahren wird bei uns. Was für uns auch ganz wichtig ist, ist, wir machen natürlich viel Verhaltensprävention. Wir schauen uns den Menschen individuell an, mit dem wir arbeiten. Aber auch eine Verhältnisprävention, da ist die Politik ganz klar gefragt, muss bei der ganzen Debatte in den Fokus genommen werden, beispielsweise ein Werbeverbot für Cannabis. Es hat lange gedauert, bis wir das bei Tabak und bei Alkohol partiell durchgesetzt haben. Und bei Cannabis muss das von Anfang an mit debattiert werden, denn Werbung ist ganz klar Antiprävention. Ich würde noch mal gern auf die Milliarden zurückkommen, die in die Repression gesteckt werden. Wenn wir uns den Görlitzer Park in Berlin anschauen, wir haben uns vor 2 oder 3 Wochen unterhalten mit der Polizei und da ist eine schöne Zahl genannt worden. Für den Dezember letzten Jahres wurden 11.000 Einsatzstunden bei der Polizei geleistet. Da kann ich mich fragen, könnte man das Geld, also diese 11.000 Stunden geldwerter Geschichte, nicht besser in die Prävention stecken? Schauen wir uns an, was in die Prävention in Berlin fließt, bekommen wir circa 500.000 für ein Jahr, um Prävention zu betreiben. Das ist sehr wenig. Ich würde gerne mal in das viel zitierte Nachbarland gehen, die Schweiz. Die nimmt nämlich Suchtprävention sehr ernst und unterlegt das auch mit Geldern. Wenn wir uns die Einwohnerzahl von Berlin anschauen und die mit Zürich vergleichen, müssten wir, um die gleiche Ausstattung an Prävention zu haben, 60 Präventionsfachkräfte in Berlin haben. Realität ist, wir haben circa sechs bei uns in der Fachstelle, Vollzeitstellen, und dann gibt es noch ein paar, die verteilt sind auf Bezirke. Also wir sind unter 10 Präventionsfachkräfte, das kann man ganz klar sagen. Und das ist, finde ich, ich würde es mal so genau sagen, eine Schande. Ich möchte noch mal auf die Zweckbindung eingehen von Steuereinnahmen. Natürlich diskutieren wir über Steuern aus wirtschaftlicher Perspektive. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir darauf schauen, was passiert denn mit den Steuern? Wo geht das Geld denn hin? Also sanieren wir da irgendwelche Autobahnen oder so? Das passiert ja jetzt schon mit bestimmten Steuern, die auf Substanzen liegen. Für uns wäre es ganz wichtig zu sagen, nein, es muss eine Zweckbindung her. Auch da Schweiz wieder Vorreiter. Die Schweiz hat ein Bundesgesetz über die Tabakbesteuerung. Da gehen von jeder verkauften Zigarettenschachtel 0,3% in einen Tabakpräventionsfonds. Und gerade bei Cannabis ist das besonders wichtig, weil wir jetzt hier eine historische Chance haben, wirklich so etwas zu schaffen, das auch mitzudenken. Vielleicht noch ein Satz zum Präventionsgesetz. Wir haben alle in der Prävention, vermutlich auch in der Hilfe, darauf gewartet. Mensch, da kommt ein Präventionsgesetz auf Bundesebene, haben uns gefreut, haben gedacht, jetzt endlich wird die Suchtprävention als Teil der Gesundheitsprävention verankert. Es ist relativ dumm gelaufen. Das Ganze hat viele, viele Seiten. Zwei Sätze stehen zum Thema Tabakprävention drin. Nicht mal Alkohol, was den höchsten Schaden in der Bevölkerung anrichtet, steht drin, geschweige denn Cannabis oder illegale Substanzen. An der Stelle ganz klar muss Politik im besten Fall nachbessern. Schauen wir noch mal kurz auf Berlin. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Denn seien wir ganz ehrlich, oft hängt es wirklich am Geld. Von allen 16 Bundesländern in Deutschland ist die Fachstelle für Suchtprävention die einzige in ganz Deutschland, die nicht regelfinanziert ist. Es gibt alle 5 Jahre Ausschreibungen. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Und hier können Sie auch als Abgeordnete ganz schnell aktiv werden und können für eine Regelfinanzierung im Abgeordnetenhaus werben. Das würde den Kommunen, also den einzelnen Bezirken auch zugutekommen, damit die nicht in so einer Schwebephase sind. Was machen wir mit Prävention? Und wirklich zu sagen, wir brauchen eine Regelfinanzierung der Suchtprävention, die ganz klar faktisch unterlegt ist. Denn und damit komme ich zum Ende. Suchtprävention ist eine Daueraufgabe der Verwaltung und nicht der Feuerlöscher und nicht das kleine Feigenblatt, auf das immer verwiesen wird, wenn mal gerade wieder im Görlitzer Park oder um die Ecke was passiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kunzweiler, auch für die kurzfristigen Hausaufgaben, die wir jetzt dann nicht vergessen dürfen zu diskutieren. Und umzusetzen. Thomas, entschuldige, aber darf man eine Rückfrage stellen, wenn es ein kleines Verständnisproblem gab? Bitte, ja. Dann würde ich nämlich gerne mal fragen, Sie haben gesagt, das Risiko, Psychosen zu entwickeln, sei 4 bis 10 Mal so hoch. Wie kommen Sie auf diese Zahlen? Wir sind als Fachstelle für Suchtprävention natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus sehr stark im Dialog und sind mit Ärzten wie zum Beispiel Herrn Thomasius natürlich im Kontakt, mit Herrn Auwerter im Kontakt und vielen weiteren. Und es variiert tatsächlich zwischen 4 bis 10%. Herr Thomasius spricht eher von 10%. Einige seiner Mitärzte sprechen von 4%. In der Regel, das muss man ganz klar sagen, kommen diese Zahlen natürlich zustande aus Betrachtungen und Analysen, die im stationären Setting passiert sind. Das heißt, wir haben da dann Patienten, die beispielsweise eben in Hamburg stationär behandelt werden und die, wo eben geschaut wird, inwieweit es da eine Komorbidität gibt. Aber ich denke, dass auch der Kollege Gantner vom Therapieladen da nochmal einen ganz guten Einblick geben kann, weil wir sind ja tatsächlich nicht Therapie, sondern wir sind Prävention und können uns da natürlich auch nur auf das verlassen, was uns aus der Therapie mitgeteilt wird. Okay, vielen Dank. Ich würde aber gleich übergehen zum nächsten Redner. Da würde ich Herrn Gantner bitten, das Wort zu ergreifen. Nach Herrn Gantner stelle ich mir vor, Frau Leicht aufzurufen und nach ihr Herrn Westermann und dann Herrn Jelinek. Ja, schönen Dank, Herr Isenberg, für die Einladung. Passt ganz gut jetzt an der Stelle. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund Therapieladen. Wir bestehen diesem Jahr auch seit 30 Jahren. Insofern war Berlin auch für Cannabis-Klienten sozusagen Vorreiter, die erste Therapieeinrichtung ambulant und auch im Präventionsbereich früher aktiv. Sie haben nicht gehört, hört man das hinten auch? Ist das okay soweit? Entschuldigung, ich wollte nur weiter. Okay, ja. Also, sodass wir sozusagen auf eine lange, klinische oder therapeutische Erfahrung zurückblicken können und uns natürlich neben der praktischen Arbeit mit Klienten auch immer mit dem wissenschaftlichen Stand auseinandergesetzt haben, ja. Und Herr Isenberg, Sie hatten ja am Anfang gesagt, so, was sind eigentlich Fakten, Wissen und was ist Glauben? Und auch dieser Streit findet sich ja innerhalb der Wissenschaft, nämlich wie werden Daten interpretiert, auf welche Daten beziehe ich mich? Und es ist ja in den letzten, sag ich mal, wir hatten die sogenannte Kleiber-Studie, die ja auch aus Berlin ausging, die immer noch oft zitiert wird. Und wir hatten eben 15 Jahre, 20 Jahre später die Studie von Herrn Thomasius, die sozusagen den neuesten Stand reflektiert. Und schon da ist ein Stück so eine Tendenz zu beobachten, dass je nach Hintergrund des Forschers auch Daten unterschiedlich interpretiert werden können. Ja. Kleiber war ein Sozialwissenschaftler. Ich erinnere mich, dass wir eine Diskussion hatten mit der Bundesdrogenbeauftragten damals, Kaspers Merck, die selber die Studie ganz unterschiedlich interpretiert wissen wollte, als es Herr Kleiber damals tat. Ja. Weil man kann Daten einfach ganz unterschiedlich auch einschätzen. Zu dieser Studie, es gibt mittlerweile Metastudien, die eben so von einem Gesamtscore von durchschnittlich 2,5% erhöhtes Risiko ausgehen. Ja. Aber selbst da ist ja immer noch so die Frage, wie ist das einzuschätzen? Ja. Also das ist jetzt sozusagen sehr schwierig, auch in die Öffentlichkeit hinaus diese Risikoaspekte in eine richtige Form zu bringen. Ja. Sowohl auch was andere Risiken betrifft. Aber Psychose ist oft ein wichtiges Thema gewesen, aber auch andere psychische Störungen, Probleme, die im Kontext des Cannabiskonsums zu sehen sind. Aber die internationale Lage sozusagen hat sich da verbessert und es gibt eben ein paar Reviews, auf die man sich sozusagen beziehen kann und wo es deutlich in Richtung Konsensbildung geht, für welche Zielgruppen, für welche Vulnerabilitäten, in welchem Lebensalter, mit welchem Konsummuster man mit Risiken zu rechnen hat. Und diese Debatte muss natürlich auch, wenn es um die Gefahreneinschätzung geht, wirklich gut in die Breite der Bevölkerung transportiert werden. Ja. Weil eben, wenn man es zu einseitig einfach nur auf die Substanz bezieht und sagt, was ist gefährlich, weniger gefährlich, wie zum Beispiel aus den Daten von NAT, ne, die jetzt hauptsächlich zitiert werden, da ist Cannabis an 8. Stelle. Das ist natürlich ein wichtiges Datum auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es wiederum sozusagen kontextfrei. Ne? Natürlich ist es für bestimmte Leute, kann man nicht sagen, ja, Cannabis ist wesentlich weniger gefährlich als Alkohol. Das macht da keinen Sinn, ja? Weil man sehr individuell gucken muss. Und es ist nur so ein Beispiel, wie schwierig eine Risikokommunikation sozusagen auch sein kann. Vielleicht noch ein paar Punkte zu der Entwicklung, die wir hier in Berlin sehen, was die Behandlung und Behandlungsdaten betrifft. Also ich denke, das war ja schon erwähnt, im Bereich der Therapie hat sich viel getan in den letzten 10 bis 15 Jahren, nicht nur in Berlin besonders, aber auch im Bundesgebiet durch viele Projekte, die zum Teil auch vom BMG unterstützt wurden, wo wir auch daran beteiligt waren. Also der Therapiebereich ist deutlich verbessert für Cannabis-Klienten, die betroffen sind. In Berlin hat es zum Beispiel dazu geführt, dass in den letzten 10 Jahren eine Verdreifachung der Behandlungsdaten, also von Klienten, die im Hilfesystem sozusagen in den Beratungsstellen, in den ambulanten und stationären Therapieeinrichtungen erreicht werden. Also es ist eine Verbesserung, das, was wir ja wollen. Auch da ist wiederum von der Wahrnehmung nach außen, kann man sagen, es haben deutlich die Probleme zugenommen, ja, weil wir sind jetzt viel mehr in der Klinik oder in der Einrichtung. Wenn man das wiederum kontrastiert mit epidemiologischen Daten, was Abhängigkeits- oder Missbrauchsdiagnosen betrifft in den letzten 10 bis 15 Jahren, sehen wir da, dass die gleich geblieben sind. Ja, das heißt, wir haben heute wie in 2000 ca. 1%, die eine Abhängigkeitsdiagnose haben und nochmal 1%, die eine Missbrauchsdiagnose haben. Also eine gleichbleibende Zahl von Problemkonsumenten, aber eine Erhöhung der Behandelten und Betreuten, ja, vor allen Dingen im Erwachsenenbereich. Und das ist sozusagen ein Fortschritt. Das sind aber nach wie vor nur 5% der Betroffenen, die wir erreichen. Ja? Also es gibt in Berlin ca. 50.000 Problemkonsumenten. Wir erreichen 3.000 bis 4.000 davon. Ein dritter, letzter Punkt, den ich sagen will. wo wir deutliche Defizite sehen, ist tatsächlich im Bereich der Jugendlichen. Und da ist ja dann auch, was die Kommunikation, wenn wir uns für die Regulierung für die zukünftige, wofür wir uns als Therapieländer, als Einrichtung auch ganz klar positionieren würden, ja, dass wir da eher einen Vorteil sehen, gar nicht so sehr für die Therapieklienten. Die sind da, ob das nun legal oder illegal da ist. Ich glaube, da wird sich an der Quote gar nicht viel ändern. Ja, ich glaube, das ist einfach, es gibt so eine kritische Masse. Wir kennen das auch aus dem Alkoholbereich. Mit dem wird man rechnen müssen. Die werden nicht runtergehen. Es ist aber auch keine Evidenz dafür, dass die steil nach oben gehen würden. Ja, der Freizeitkonsum wird vielleicht sich ein Stück verändern. Aber auch das sind Vermutungen, das sind keine Fakten. Aber wir sehen in deutlichen Verbesserungsbedarf in der Frühintervention, in den Schnittstellen Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie, Beratung, wo viel mehr mit Eltern gearbeitet muss, wo die Familien insgesamt mehr mit einbezogen werden müssen. Das ist ein Thema dann auch guter pädagogischer Arbeit. Und da haben wir noch Defizite, die auch mit Ressourcen in den Bezirken zu tun haben, vor allen Dingen auch mit Ressourcen in der Prävention. Und da würden wir uns natürlich wünschen, wenn das nun gesetzlich machbar wäre, dass die Ressourcen der Repression, die freigesetzt werden, darüber wandern. Aber sie würden natürlich auch genauso gut gebraucht, um organisierte Kriminalität effektiver zu nutzen, ja, die Mittel, die da gebunden sind. Aber wir sehen da einen Verbesserungsbedarf. Und ja, ansonsten denke ich, wäre noch viel zu sagen, aber es sind ja noch viele andere Redner da. Ich danke erstmal. Ja. Frau Leicht. Ja, Herr Sperling und Herr Blinert haben ja schon sehr viele wichtige Fakten auch benannt und kann auch den Aussagen da auch wirklich voll beipflichten. Ich will noch so ein paar Punkte hervorheben oder nochmal auf Berlin konkretisieren. Das eine ist erstmal, dass ich sehr froh bin, dass der Dialog jetzt sich fortgesetzt hat. Also wir reden ja schon ein bisschen länger. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns hier sprechen, aber ich denke, es muss einen breiteren Dialog geben, der Sucht- und Drogenhilfe mit der Politik, also der Kommunal- wie der Landespolitik und auch der Bundespolitik. Wir als Fachleute haben auch eine ganze Menge zu melden, zu Gehör zu bringen und wir sind auch auf offene Ohren bei Ihnen gestoßen. Also das wollte ich auch noch mich an der Stelle mal bedanken dafür. Besonders wichtig finde ich auch, dass wir die Brücke zur Innen- und zur Rechtspolitik auch noch besser begehen. Also da ist ja auch der erste Schritt, also auch schon erkennbar heute hier vorzustellen. Ich darf nur sagen, Herr Frank Zimmermann wäre eigentlich heute auch da und arbeitet also der Experte sitzt ja am Tisch und weitere Mitglieder des Innenausschusses wären auch dabei, wenn nicht gleichzeitig Untersuchungsausschuss Flughafen heute noch Sitzung wäre. Also jedenfalls, es ist ja auch heute nur eine von mehreren Anlässen, aber ich denke, dass da auch noch eine ganze Menge Know-how-Transfer und Austausch auch wichtig ist, weil faktisch die Innenpolitik ja auch die Drogenpolitik dominiert, obwohl das seit 15 Jahren erklärte Politik ist, dass eigentlich die Federführung bei Gesundheit liegen sollte und nicht bei der Strafverfolgung. Also der Kernpunkt ist halt wirklich, dass natürlich die Kontrolle, Regulierung und Vermarktung der Substanzen, die ja auch riskant sind, im Moment vom Staat völlig der organisierten Kriminalität überlassen werden, wie Sie auch sagten, und dadurch auch, wie haben Sie ja auch schon erwähnt, deren Existenz auch noch fördert. Also das ist eigentlich im doppelten Sinne unsinnig. Und es ist auch keine es ist eine Binsenweisheit, dass die repressiven Maßnahmen nichts bringen. Also das hat gerade Herr Kant beim Innenausschuss im Dezember noch mal gesagt, da zitiere ich jetzt mal aus dem Protokoll: Offensichtlich gäbe es in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach Drogen, daher könne die Polizei allein das Problem nicht beseitigen. Es sei auch nicht möglich, Drogen in relevanter Menge vom Markt zu nehmen, sodass es zu Versorgungsengpässen komme. Ja, ich erinnere mich auch an Zeitungsmeldungen, die ich mit besonderem Interesse lese, weil wir zum Beispiel in Charlottenburg am Stuttgarter Platz ein Angebot machen. Wenn ich da lese, in einer Bar in der Nähe ist 1 Kilo Heroin beschlagnahmt worden, dann denke ich mir, oh, das könnten unsere Klienten vielleicht nervös werden. Aber die Polizei schreibt gleich dazu in die Pressemitteilung, das wird sich nicht auswirken. Also dann frage ich mich, welche Aussage steckt eigentlich dahinter und welche Konsequenz muss auch auf der politischen Ebene in der Reflexion auch erfolgen. Zum Konsumentenschutz gibt es nichts. Also wir haben keine Angebote für Substanzanalysen, die sich an Konsumenten richten. Wir haben auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen in Berlin. Wir wissen nicht, was auf dem Markt ist hier in Berlin. Das LKA stellt auch die Ergebnisse der Suchthilfe nicht zur Verfügung. Also ich denke, die also Auszüge aus dem Jahresbericht des LKAs oder des BKAs mit zum Reinheitsgehalt oder zu Marktpreisen sind relativ wenig aussagekräftig und nicht das, was wir in der Suchtprävention oder in der Drogenberatung brauchen. Auch da möchte ich Herrn Kant auch zitieren, der dann auch gesagt hat, dass er zur Frage der Qualität der Drogen keine Stellung bezieht. Also das ist auch, hat auch was mit dem Arbeitsauftrag der Polizei oder des LKAs zu tun, kann ich auch nachvollziehen, aber da sehe ich auch noch Handlungsbedarf. Ja, in Berlin muss man wirklich konstatieren, dass wir eigentlich in den letzten Jahren relativ geringen Handlungsdruck hatten, wurde auch schon gesagt, weil es tat eigentlich keinem so richtig weh, da hat sich aber in den letzten Jahren auch was verändert. Ich denke, die internationale Debatte kommt auch bei uns an, dann auch die, hinzu kommt auch noch, dass das wirklich so auf das also mittlerweile Mainstream geworden ist, dass wir viel Evidenz auch aus der Forschung des medizinischen Cannabis, wir haben einfach viel mehr Wissen, also nicht nur, was auch hoch zu werten ist, Konsumentenwissen, sondern auch wissenschaftliche Evidenz über Wirkungen und Nebenwirkungen von Cannabisprodukten. Ja, also was ich halt sehr misslich finde und hier in Berlin auch, ist eben, sind die Ungleichgewichtigkeiten. Also einmal die, bei der Bewertung der Gefährdungen der Substanzen und eben auch bei der, den Maßnahmen, die ergriffen werden. Also das BTMG, also die Änderungen, die wir in den letzten 15 Jahren auf Bundesebene hatten, waren überwiegend Änderungen, um die Folgen des BTMG selber abzumindern. Also 31a, also abgesehen von Verfolgung, von Besitz bei Eigenverbrauch, der 10a, also Drogenkonsumräume, also das waren alles eigentlich keine, nicht wo es gegen Gefährdung, die durch Drogen entstehen, sondern um sich selbst ein bisschen weniger schädlich zu machen. Und das ist etwas eigentlich absurd. So, und in Berlin, und also generell ist es einfach auch so, und das hat auch der alternative Drogen- und Suchtbericht nochmal hervorgehoben, ist, dass wir eigentlich wissen in der Suchthilfe und auch in der Politik, was wirkt und was nicht wirkt. Und dass wir von dem, wo wir wissen, dass es nicht wirkt, immer noch zu viel tun und von dem, wo wir wissen, es wirkt, zu wenig. Und da müssten wir sozusagen mehr in die Debatte kommen, die Gewichte etwas zu verlagern. Da, konkret in Berlin möchte ich nochmal so ein paar Punkte, also ein bisschen anekdotisch, aber auch nochmal, um es ein bisschen konkreter zu machen. Also wir haben jetzt die Girlie-Debatte, da geht es eigentlich darum, einer Zahl von 100 sozial unverträglichen Dealern irgendwie entgegenzutreten. Jetzt wird diskutiert Zero-Tolerance, also Festlegung von Zonen. Das betrifft dann 300.000 Konsumenten in der Stadt. Also wir haben die Daten sagen, wir haben 300.000 Berliner, die jährlich mindestens einmal konsumieren. 150.000 haben eine 30-Tages-Prävalenz. Die werden sich überlegen, kann ich noch am Görlitzer Bahnhof aussteigen? Kann ich noch die Wiener Straße entlang gehen? Das sind so Fragen, die, wenn man das jetzt ernst nimmt, auch mal zu beleuchten sind. Ob da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, wobei ich jetzt das nicht falsch verstanden wissen möchte, ich möchte nur damit sagen, dass wenn es um sozial unverträgliches Verhalten geht oder Handel, dann muss da angesetzt werden und nicht ein Rundumschlag gemacht werden. Aber das ist nochmal kennzeichnend, leider, wie man, dass man manchmal doch versucht, was Sinnvolles zu erreichen, aber das etwas merkwürdig angeht. Es ist auch immer noch so, dass ich auch eine kleine Anekdote, dass auch die Suchthilfe es immer noch schwer hat, Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Unsere Kontaktstelle mit Drogenkonsumraum befand sich in der Dresdner Straße. Es gab große Aufregung vor einigen Jahren. Die Einrichtung, der Mietvertrag wurde gekündigt, wir mussten ausziehen, waren 2 Jahre obdachlos, also mobil unterwegs, bis wir Räume dann in der Reichenberger vom Bezirk bekommen haben. In dieser Einrichtung ist dann eine Spielhalle eingezogen, 23 Stunden am Tag geöffnet. Ich habe da noch nie jemanden rein- und rausgehen sehen. Es fragt sich, was da an Geld umgesetzt wird. Ja, das Gleiche ist, dass wir uns am Stuttgarter Platz überlegen, ob wir da eine Kontaktstelle statt mobiler Angebote einrichten können. Wir wissen auch da, dass organisierte Kriminalität dort lokal auch verortet ist, mit Lokalitäten. Ich vermute, wenn dort eine Einrichtung geschlossen würde, dieser Art, und wir dann sagen würden, wir machen jetzt eine Einrichtung der Suchthilfe, da wären ja Räume frei. Herr Wittke aus Charlottenburg nickt mir schon zu. Dann würden wir wahrscheinlich deutlich mehr Aufregung erzeugen, als wenn da die nächste Spielhalle einziehen würde. Also da sind auch so gewisse Spannungsverhältnisse. Und was auch die Fachstelle schon beklagt hat, kann ich auch nochmal bekräftigen, Ressourcenverschleuderung. Girlie, im Moment 70 bis 100 Beamte permanent im Einsatz. Das wird auch, weil es geht ja auch um eine Eingrenzung der Verlagerungen rüber zum RAW oder in die Wohngebiete. Wir werden auch dauerhaft mindestens 20 Beamte dort einsetzen müssen, allein um zu überwachen. Also nicht um zu verhindern, sondern nur um es im Griff zu, im Überblick zu behalten. Ich glaube, die ambulante Drogenhilfe in Berlin hat auch so 70 bis 80 Mitarbeiter. Also für ganz Berlin, also nicht für einen kleinen Brennpunkt. Ja, und insofern denke ich, wo ich jetzt auch zum Ende komme, also ich denke, wir müssen auch nach vorne gucken. Also jetzt auch am Görli wurde viel falsch gemacht mit vielen Leuten und da kann sich keiner hinstellen und sagen, ich habe davon schon immer gewusst, was richtig ist. Also es ist ein Lernprozess für alle, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber da müssen wir nach vorne gucken und eben gucken, dass wir ein fachlich abgesichertes Gesamtkonzept hinkriegen für diese lokalen Brennpunkte, wo auch alle die vier Säulen sich auch wiederfinden, von Suchtprävention über Schadensminderung bis hin zur Strafverfolgung. Wir müssen uns, ich finde, dass ein aktuelles Drogen- und Suchtkonzept in Berlin fehlt, also nochmal eine, also auch vier Säulen-Konzept oder weiterentwickelt, sogar Würfelmodell aus der Schweiz. Cannabis als Medizin ist ja bundes- wie landespolitisch relevant. Der Kreuzberger BfArM-Antrag, den finde ich, das ist eine sehr interessante Plattform, um die ganzen Fragen, die ja mit Regulierungen im Zusammenhang stehen, konkret mal zu besprechen. Das geht bis hin dazu, wie soll die Preisgestaltung sein. Ja, und das, damit würde ich jetzt erstmal so abschließen wollen. Danke. Vielen Dank, Frau Reich. Herr Dr. Westermann, dann Herr Jelinek, folgend von Herrn Bergmann und Herrn Harras. Ja, danke dafür, dass ich den Notdienst hier heute vertreten kann. Der Notdienst Berlin e.V. ist ein sehr breit aufgestellter Träger der Suchthilfe, aber auch der Jugendhilfe. Und einigen von den 50.000 problematischen Konsumenten, die vom Andreas Gantner erwähnt wurden, also begegnen wir in den verschiedensten Settings alltäglich. Das ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Wir erreichen sie in Eltern- und Jugendsprechstunden, also in den Beratungsstellen, aber auch in Frühinterventions-, also Programmen, also der unterschiedlichsten Art, also in Trainings, also wo es mehr so um, also, ja, die Bewältigung jugendlicher Alltagsthemen geht und unter anderem halt also auch um riskanten Konsum diverser Substanzen, unter anderem Cannabis. Wir haben mit Cannabiskonsumenten aber auch zu tun in Behandlungssettings für schwer kranke Opiatabhängige, also von denen also immerhin also 10-15% auch mit Cannabis, also nicht unerhebliche, ihre Lebensqualität, also ernsthaft also einschränkende Probleme haben und die sich sehr freuen also über Unterstützung in Sachen Konsumkontrolle. Also all diese breiten Zielgruppen haben eigentlich nur eins gemein, nämlich also die Primärprävention ist folgenlos an ihnen vorbeigegangen, sie haben ihre Konsumentscheidungen gefällt. Und damit haben sie sich eigentlich sehr menschlich verhalten. Menschen gehen nun mal Risiken ein, Junge sowieso, also spätestens ab der Pubertät, also ist das auch altersgerechtes Verhalten. Ja, es gibt eine Reihe von Menschen, also die also einen Teil Jugendlichkeit und also auch Risikoorientierung also beibehalten und das ist auch nicht immer nur schlecht. Einige dieser Risiken, dazu zählen auch gesundheitliche Risiken, werden billigend in Kauf genommen, andere werden auch bewusst gesucht da ist es natürlich also nicht wirklich im Hinblick also auf seinen Sinngehalt, also irgendwo nachvollziehbar, dass Menschen, die dabei sind, krank zu werden oder schon krank sind, also jetzt also auch noch ein weiteres Problem brauchen, nämlich kriminell zu werden. Also die Effizienz also dieses Schrittes also, ist also bei Null, es kostet jede Menge individuell, es kostet gesellschaftlich einiges und diese Kosten, das ist jetzt schon einige Male angeführt worden, also kann man anderswo also sicherlich also besser, sinnvoller also umsetzen. Zum Zwischenstand der zweijährigen Diskussion eines mitunter also auch ein bisschen ermüdenden Ping-Pongs, ermüdend, also weil es auch eine erschreckende Schieflage gibt, also argumentativ, also die Befürworter, nach meiner Beobachtung, die Befürworter also einer Regulation des Marktes, und darum geht es ja, wurde auch nochmal betont, richtigerweise, haben wir nun alles ins Feld geführt, was man irgendwo ins Feld führen kann an Argumenten, also von den Wissenschaftsdisziplinen, also sind bis auf Atomphysik und Astronomie, also eigentlich alle beteiligt gewesen. also von der Ethik über die Jurisprudenz und die Ökonomie, also natürlich über Sozial- und Kulturwissenschaften und natürlich alle, die also alltäglich und eng also mit dem Thema verbunden sind, von der Medizin bis zur Pädagogik, also alles dabei. Während auf der anderen Seite, und das ist doch ein sehr einseitiges Match und deshalb also auch stellenweise langweilig, also fast unter das Betäubungsmittelgesetz gehörend, zum Schluss nur noch immer also die Idee vom falschen Signal im Raum ist. Als würden die Menschen, die Entscheidungen fällen, also über Risikoverhalten, also sich orientieren, also an irgendwelchen Signalen, also rechtlicher oder politischer Art. Das ist doch also hanebüchener Unfug. Also so funktioniert die Welt einfach nicht. Als Sucht- und Jugendhilfeträger haben wir in erster Hinsicht einen Versorgungsauftrag. Und den bemühen wir uns zu erfüllen, auch unter rechtlichen Rahmenbedingungen, die nicht immer widerspruchsfrei und hilfreich sind, also wie das im Moment also der Fall ist. Aber auch wenn diese rechtlichen Rahmenbedingungen sich ändern, werden wir weiter einen Versorgungsauftrag haben. Und es ist nicht absehbar, also dass es weniger Problemkonsumenten gibt, also die also dann also auch Behandlung oder Angebote zur Harm Reduction brauchen. Also diese Säule oder diese Würfelkomponente, also wäre ja, also so wie es die Schweizer machen, auch im Hinblick auf jede Substanz durchzudeklinieren. Also was bedeutet im Hinblick auf Cannabis eine angemessene Repression? Und es wird weiter eine Repression geben. Verbraucher- und Jugendschutz sind repressive Maßnahmen. Es wird nicht weniger sein unter der Überschrift Regulierung. Was bedeutet Harm Reduction? Was bedeutet Prävention unter den veränderten Bedingungen? Aber was muss auch Behandlung mehr oder anderes leisten, also unter sich veränderten Rahmenbedingungen? Also widerspruchsärmere, konsistentere rechtliche Rahmenbedingungen sind natürlich also immer willkommen. Ja, und soweit wir das können, wollen wir das gerne nebenbei, neben der Erfüllung unseres Versorgungsauftrags, also gerne unterstützen. Vielen Dank. Herr Jelinek. Ja, auch ich will mich erstmal bedanken, dass ich eingeladen wurde. Ich finde die Debatte wichtig. An der Frage von Sebastian Langer ist mir nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist, sich erstmal auf die Grundlagen zu einigen, die da lauten müssen: Cannabis ist eine Droge. Und Drogen verursachen auch Schäden, in welchem epidemiologischen Ausmaß auch immer. Es gibt von einem australischen Forscher eine Zusammenfassung der Studien der letzten 20 Jahre von Wayne Hall, der sehr genau geguckt hat und sehr wissenschaftlich korrekt geguckt hat, was man denn jetzt eigentlich konkret sagen kann, welche Schäden aus Cannabis sich ableiten lassen. Und da können wir wirklich von ausgehen, dass es diese Schäden gibt. Weniger als bei Alkohol. Kein Wunder in einer Gesellschaft mit dem weltweit höchsten Alkoholkonsum überhaupt, mit fast 11 Litern Reinalkohol in Deutschland, weiter pro Kopf erwachsene Bevölkerung. Das ist das Erste, da braucht man, glaube ich, nicht drüber streiten. Das ist medizinisch evident, dass Cannabis auch schlimme Folgen haben kann, der Konsum von Cannabis. Und zwar da ganz besonders, wo die Konsumentinnen und Konsumenten jung sind oder Kinder sind. Je früher in den Konsum eingestiegen wird, desto verheerender können die Folgen sein. Wenn ein Kind knapp vor der Pubertät, in der Pubertät beginnt, regelmäßig zu rauchen, THC zu rauchen, dann kann man damit rechnen, dass nach einem Jahr von der Beschulungsfähigkeit nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das merken wir in der Praxis immer. Das spiegelt sich wieder in den Zahlen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der stationären Behandlung, die seit Jahren überlaufen mit Kindern und Jugendlichen mit konsuminduzierten Problemen. Das, was das pragmatisch schwierig macht im Umgang mit THC, ist aus meiner Erfahrung der Punkt, dass das, was die Kolleginnen aus der Prävention schon benannt haben, dass man sich das sehr deutlich machen muss. Jugendliche mit einer erheblichen Problembelastung durch Gewalterfahrungen, durch mangelnde Versorgung, durch unzureichende soziale Verhältnisse, und die gibt es in Berlin reichlich, sind die ersten Opfer von Drogen. Und das ist auch egal, welche Drogen das sind. Die haben die höchste Rate an Alkoholbelastung, die haben die höchste Rate an Medikamentenbelastung und dann auch die höchste Rate an Dauerkiffern. Das ist aber genau der Bereich, der infolge der Berliner Sparpolitik in den letzten 15 Jahren zunehmend so unterfinanziert wurde, dass diese Kinder dann später als Jugendliche oder junge Erwachsene überhaupt erst so auffällig werden, dass man was machen muss. Das ist eine Politik, die sich daran orientiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann machen wir eventuell was unter größtem Druck. Insofern ist die Konsequenz aus dem, was heute hier alles erzählt wurde, kann eigentlich nur sein, dass die Chance genutzt wird, nicht nur dafür einzutreten, einer bürgerlichen Mittelschicht ihre Konsumgewohnheiten zu entstrafmündigen, das passiert ja schon, sondern dafür zu sorgen, dass das, was die Kolleginnen aus der Suchtprävention schon genannt haben, politisch tatsächlich umsetzbar und umgesetzt wird, nämlich dass Konsumsteuern auf Drogen denen zugutekommen, die an diesen Drogen und ihrem Konsum krank geworden sind. Das gilt nicht nur für die Jugendämter in Berlin, das gilt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der so weit runtergefahren wurde, dass der nur noch eine Feuerwehrpolitik machen kann. Wenn die Gewinne aus dem Drogenhandel auch dann mal mit einem, vielleicht mit THC, diese Gewinne müssen denen zugutekommen, die mit genau diesem Konsum nicht klarkommen. Und das ist ein Arbeitsfeld, das ist ein Problemfeld, das nur von der Politik gelöst werden muss. Ansonsten wird das so sein wie bei der Alkoholsteuer, dass der Finanzminister, der Bundesfinanzminister das abkassiert und bestimmt, was mit diesem Geld passiert. Oder eben auch über eine Drogenkonsumlobby, wie die Alkoholindustrie verhindert werden kann, dass umgesetzt wird, was im Nikotinbereich so gut funktioniert hat, nämlich über Verhältnisprävention dafür zu sorgen, dass das Rauchen unattraktiver wird. Also die Hauptaufgabe in dieser ganzen Debatte finde ich, wie geht dann der legale Drogenhändler, der Gewinne erwirtschaften wird, wie wird mit diesen Gewinnen umgegangen und wohin gelangt dieses Geld? Danke. Herr Jelinek, ganz herzlichen Dank für diesen doch sehr prägnanten Vortrag. Und ich begrüße an dieser Stelle den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rahat Saleh. Schön, dass du es geschafft hast, noch zu uns zu kommen. Du hast ein paar Minuten Zeit mitgebracht. Möchtest du kurz eben was sagen? Sehr gerne. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, lieber Thomas, ich finde es gut, dass heute Sie hier das Thema wie geht man um oder gibt es überhaupt Handlungsbedarf perspektivisch in der Frage Umgang mit weichen Drogen, dass man es heute hier thematisiert. Ich finde es sehr schön, dass so viele Menschen heute hier sind und ich habe mir erzählen lassen, dass ganz verschiedene Sichtweisen heute hier auch bei der Diskussion sind. Angefangen vom Bereich der Prävention über die Sichtweise aber auch der Polizei zum Beispiel, die heute ja auch hier mit im Raum ist, bis hin zu Menschen, die sich mit dem Thema Drogen oder auch Rauschmittel beschäftigen, qua Beruf, qua Funktion. Ich finde es gut, dass man versucht, Diskussionen zu führen über eine Frage, die doch im Raum steht, auch schon seit längerem in der Gesellschaft. Und man versucht, so einen Austausch zu führen. Denn ich glaube, auch hier gilt der Satz, der in vielen anderen Teil in der Politik gilt, man muss ins Gespräch kommen und auch den Dialog führen. Und zwar zwischen den in Anführungszeichen Akteuren, damit meine ich jetzt nicht diejenigen, die sagen, die gehören zu den Konsumenten, sondern ich meine auch bewusst damit die Fachfrauen und Fachmänner, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, egal aus welcher Sichtweise. Und meine Erfahrung war immer gewesen, lieber Thomas, in der Politik, dass ein Produkt, eine Entwicklung, eine Idee, dann zu einer guten Idee wird, wenn man tatsächlich versucht, in einem Gespräch verschiedene Sichtweisen auch gleichberechtigt erstmal auch zuzuhören und versuchen, am Ende auch eine Diskussion zu führen. Heißt nicht, dass man eine Meinung annehmen muss, heißt nicht, dass man die Meinung der anderen Person gegenüber am Ende akzeptieren muss. Heißt aber, dass man sich mit einem gewissen Respekt begegnet und es zu einem Meinungsaustausch tatsächlich kommt. Von daher glaube ich, können gar nicht verschiedene Sichtweisen oder genug verschiedene Sichtweisen auch mitwirken. Je mehr verschiedene auch Einblicke in ein Thema geben werden, umso leichter gelingt es tatsächlich auch, an einem Thema auch zu arbeiten. Ich freue mich, lieber Thomas Isenberg, dass ihr mit dieser Veranstaltung heute, ich sag mal, auch einen ersten Schritt macht, über ein Thema auch offen zu diskutieren, was oftmals auch nicht den notwendigen Rahmen gefunden hatte bislang, vielleicht auch mit der Politik in so einem Rahmen diskutiert zu werden. Falls jemand sich wundert und sagt, Mensch, Sie sind doch hier in Berlin in einer großen Koalition, was sagt der Koalitionspartner dazu? Dann kann ich nur sagen, das ist mir Schnuppe, das ist mir egal. Denn wichtig ist, dass man, wie gesagt, sich mit Respekt begegnet und erstmal auch Argumente austauscht. Heißt ja nicht, dass wir Ihre Argumente dann übernehmen, heißt nicht, dass Sie unsere Argumente übernehmen. Ich sage mal auch schon mal voraus, dass innerhalb meiner Fraktion es da auch ganz unterschiedliche Argumente gibt, ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Auch da sind wir gar nicht festgelegt. Das heißt, wir haben da noch nicht ein Ergebnis für uns abschließend. Auch da sind wir in einem Findungsprozess, sage ich mal. Also wir haben auch da noch nicht abschließend eine Meinung uns geäußert. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Schritt richtig, heute mit diesem ersten Schritt auch in Diskussion zu führen. Und ich wünsche mir, dass man eventuell nochmal vielleicht in einer nachfolgenden oder weiteren Sitzung dieser Art auch die Ergebnisse, die heute diskutiert werden, wieder aufgreift und dann weiterarbeitet an denen, was dann auch für neue Argumente kommen. Und meine Bitte ist, Thomas, bindet auch natürlich die Kritikerinnen und Kritiker ein. Unbedingt. Auch das ist wichtig am Ende im Austausch. Bindet die verschiedenen Sichtweisen ein. Fragt nach gesellschaftlich relevante Gruppen, wie Kirchenvertretern. Vielleicht gibt es die heute dabei oder nicht. Versucht, so weit wie möglich in Diskussion zu gehen. Und ich glaube, dann kann es uns gelingen, tatsächlich einen guten Austausch zu haben und vielleicht perspektivisch auch einen gemeinsamen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Rat, dass du auch noch Zeit hast, ein paar Minuten zu bleiben. Wir haben dem Burkhard Lienert von der Bundestagsfraktion versprochen, dass wir eine weitere Veranstaltung machen, dass wir die Diskussion auch fortsetzen werden im Sinne unseres Ziels, Vorreiter auch in der SPD zur Unterstützung der bundespolitischen Debatte zu sein. Insofern schön, dass du auch da bist. Im Übrigen, glaube ich, ist auch der Koalitionspartner durchaus sehr heterogen aufgestellt und kann vielleicht auch Impulse von seinem Koalitionspartner gebrauchen. Ich würde sagen, wir setzen die Reihe der Fachstatements fort. Herr Bergmann, Sie sind an der Reihe. Ja, besten Dank. Hört man das? Ja, ne? Okay. Ja, wenn man so spät dran ist, ist schon fast alles gesagt, muss ich mal ehrlich sagen. Und ich habe mir ja schon aufgeschrieben, ich bin überzeugt, dass was passieren muss. Und insofern ist auch diese Veranstaltung, denke ich mir, ein guter Anlass oder ein guter Start vielleicht auch oder ein zweiter Start an sich in der Diskussion hier in Berlin. Ich finde, den ersten Start hat und das auch nochmal so in Richtung Parteipolitik so, hat der Bezirk Kreuzberg gegeben. Und da sind es nun mal die Grünen, die, glaube ich, die Bürgermeisterin und Gesundheitsstadträtin stellen. Und ich finde auch, das sollte gar keine Rolle spielen, ob Grün oder SPD oder CDU. Ich glaube, dass da tatsächlich ein anderes Denken auch mittlerweile zu diesem Betäubungsmittelgesetz und speziell zu Cannabis quer durch alle Parteien geht. Und genau das sollte man auch nutzen. Auch, ja, dass ein anderes Denken quer durch alle Parteien geht, bezogen auf Betäubungsmittelgesetzgebung und speziell auch auf Cannabis. Und das sollte auch für die Zukunft genutzt werden. Also sich nicht so sehr abgrenzen, sondern eher den Konsens suchen und das Gemeinsame, damit man was Gutes entwickeln kann. Warum kommt das überhaupt in Gang, habe ich mich natürlich auch gefragt. Also an sich hat es 20 Jahre lang keine Diskussion mehr gegeben. Die letzten waren, glaube ich, so in den 90er Jahren, jetzt mal wirklich politisch relevant. So. An sich nur dadurch, dass die USA sozusagen der Erfinder des weltweiten Verbots von Cannabis speziell auf einmal anfängt, zumindest einige Bundesstaaten, ich glaube 20 Bundesstaaten haben mittlerweile die medizinische Anwendung erlaubt, 4 oder 5, ich weiß es gar nicht mehr, manchmal ist es so minimal unklar, mittlerweile auch den weitergehenden Konsum und Gebrauch, auch die Produktion und den Vertrieb legalisiert, weil da solche Veränderungen stattgefunden haben. Jetzt auf einmal können wir das auch bei uns diskutieren und das ist ja auch an sich gut und richtig. diese Impulse kommen eben dorther und sie treffen, glaube ich, hier in Deutschland, aber auch speziell in Berlin auf ein ganz dankbares Publikum. Also ich habe das jetzt in den Diskussionen im Rahmen der Suchthilfe mehrfach erlebt, dass die Träger, mit denen ich dort gesprochen habe, die Vertreter dieser Träger an sich fast alle der Meinung waren, da muss was passieren, und zwar eindeutig in Richtung Regulierung. Nicht Entkriminalisierung als ein Teilaspekt, der viel zu kurz greift, weil er auch das ganze Drumherum-Geschehen nicht wirklich mit beeinflusst, sondern es muss in Richtung Regulierung gehen. Wie das genau aussehen soll, letztendlich muss man sich dann überlegen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz gute Modelle. Was man aber schon einfach sagen kann, ist, dass das BTMG eben tatsächlich in seinen generalpräventiven Ausrichtungen gescheitert ist. Das ist einfach etwas, was man anerkennen muss. Der Konsum, die Nachfrage und das Angebot werden nicht mehr durch die Strafverfolgung beeinflusst. Cannabis ist mittlerweile nach Alkohol und Tabak und diversen Medikamenten, die man auch noch nennen sollte, mit Abstand die am häufigsten genutzte Droge in Deutschland und in Berlin. Der Cannabiskonsum ist sicherlich gesundheitlich risikobehaftet, allerdings konzentrieren sich die Risiken in der Gruppe von Menschen mit chronischem Konsum und dabei insbesondere bei sehr jungen Menschen mit dauerhaftem Konsum. Und die Illegalität und Strafverfolgung zieht also des Umgangs mit Cannabis, und zwar jedweden Umgangs mit Cannabis, zieht zusätzliche Risiken auch für weniger riskant konsumierende Personen nach sich. Also der Mittelstandsbürger und die Bürgerin sind auch von Strafverfolgung bedroht, was vollkommener Wahnsinn ist. Auch die anderen sind natürlich davon nicht zu bedrohen. Was wir brauchen, ist, das ist meine ganz eigene Meinung, aber wir haben das auch, also das ist letztendlich eine Zusammenfassung dessen, was ich seit 30, 35 Jahren Suchtarbeit so mitkriege und was wir auch in unseren Zusammenhängen diskutiert haben. Wir brauchen eine starke Veränderung Richtung eines legalisierten und regulierten Erwerbs und der Abgabe von Cannabis, aber auch im Hinblick auf Produktion und Distribution. Man kann da nicht stehen bleiben und sagen, wir nehmen ein bisschen was, sondern letztendlich muss der Staat sich einmischen in das gesamte Geschehen. Mindestens in diesem Bereich. Es geht darum, ich glaube, da wird es keine einfachen und schnellen Lösungen geben. Also das parlamentarische System in der Bundesrepublik ist zum Glück auch so gebaut, dass man nicht alles auf die ganze Schnelle machen kann. Wahrscheinlich muss man noch mit 3, 4, 5 Jahren mindestens rechnen, bis sowas überhaupt mal so auf den Weg kommt. Aber immerhin, die Diskussionen fangen an, das ist gut. Die Aufgaben, die sie stellen, sind auch klar. Konsumenten müssen entkriminalisiert werden, das ist sozusagen ein Thema dabei. Das kriminelle Umfeld, der Verkauf, Vertrieb muss zurückgedrängt werden, Jugendschutz muss gewährleistet werden, aber auch Gesundheits- und Verbraucherschutz sind zu gewährleisten. Dazu muss man sagen, alles das sind Aufgaben, die an sich selbstverständlich sind, die aber im Moment durch die Betäubungsmittelgesetzgebung geradezu grob und fahrlässig nicht verhandelt werden. Das findet nicht statt. Es gibt keinen Jugendschutz. Wenn wir heute hier über Jugendschutz reden, über junge Leute, die gefährdet sind aufgrund ihres Konsums und eventuell aufgrund des Konsums 4-mal höheres Psychoserisiko haben, das haben sie jetzt. Und zwar völlig unkontrolliert. Das ist die Wirklichkeit, und an dieser Wirklichkeit muss man was ändern und auch eventuell Einfluss nehmen können. Was man dazu aber auch machen muss, das ist auch meine Überzeugung, man darf nicht nur auf die Probleme schauen und auch nicht nur die Suchthilfe sich anhören, sondern muss vielleicht auch mit den 85% oder 90% reden, die konsumieren und keine Probleme haben. Cannabis ist nicht nur etwas, was Probleme wegwischt, sondern das macht, glaube ich, habe ich mal gehört, das soll auch Spaß machen. Was ich damit meine, nicht, dass das, also ich muss jetzt schon mal sagen, ich will überhaupt keine Werbung betreiben, das liegt mir wirklich fern. Ja. Aber was ich schon finde, ist, es muss auch diesen gesellschaftlichen Umgang letztendlich mit bedenken. Wenn man den nicht auch mitreguliert und mit reinnimmt in den Spaß. Zum Beispiel auch die Probleme. Ich meine, das ist überhaupt nicht so, dass man das wirklich nur in diese Richtung bringt. Also, sagen wir es mal anders. Es muss eine Politik stattfinden, die zwischen Betäubungsmittelgesetzgebung und Verbot und Hanfparade irgendwo dazwischen stattfindet. So. Ja, die Hanfparade ist das eine, alles jederzeit für jeden, das ist auch nicht meine These, aber es muss eine regulierte Politik in diesem Bereich stattfinden. So viel vielleicht erstmal dazu. Herr Bergmann, herzlichen Dank. Sie nannten ja schon Konsumentenschutz als einen Baustein. Ich würde dann übergeben an Herrn Harrach. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tibor Harrach. Ich spreche heute hier für die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg. gewissermaßen, und die Rolle ist neu für mich, weil ich sonst auch in anderen drogenpolitischen Zusammenhängen unterwegs bin, bin ich hier der zu Fleisch gewordene Koalitionsvertrag zwischen Berliner Sozialdemokraten und Christdemokratie. Denn dort steht das Projekt Drug-Checking definitiv drin. Ich selber habe mich auch schon lange mit SPDlern über Drogenpolitik auseinandergesetzt, auch schon vor 1998 mit der Bundestagsfraktion, mit den Jusos, mit Vertretern aus Hamburg und aus der hessischen Landespolitik. Und damals ist auch eine Broschüre entstanden. Die Bundestagsfraktion hat sie dann herausgegeben und die nannte sich Neue Wege in der Drogenpolitik, genauso wie heute hier die Veranstaltung heißt, was mir zeigt, das ist vielleicht gar nicht ein so neuer Weg, den wir hier heute einschreiten wollen, aber es scheint mir ein sehr langer Weg zu sein. Aber jetzt will ich zum Kernthema meiner Ausführungen kommen, nämlich zum Drug-Checking. Was ist das? Illegale oder illegalisierte Substanzen oder auch Substanzen, die so im Graubereich gehandelt und konsumiert werden, sogenannte Legal Highs, unterliegen keiner staatlichen Qualitätskontrolle. Das ist per se ausgeschlossen. Und darum weiß niemand so genau, selbst diejenigen, die das vertreiben oder auch herstellen, was ist da drin und vor allem auch, wie viel davon ist da drin. Und es gibt häufig Präparationen von psychoaktiven Substanzen, die stark verunreinigt sind und die aufgrund dieser Verunreinigungen größte gesundheitliche Probleme hervorrufen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich hatte es auch schon bei der Anhörung des Gesundheitsausschusses hier im Abgeordnetenhaus gesagt. Zurzeit kursieren in ganz Europa Ecstasy-Tabletten, die werden als Ecstasy verkauft. Und in Wirklichkeit sind da die Amphetamin-Diaramate drin, PMA, PMMA. Und wenn die konsumiert werden und dann möglicherweise nochmal nachgelegt wird, weil die Ecstasy-typische Wirkung nicht eintritt, dann führt es regelmäßig zu Todesfällen. Und das sind dann tatsächlich Leute, die so aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die mal auf eine Techno-Party gehen, sich eine Ecstasy-Pille besorgen und die da konsumieren. Und nach 2 Stunden sind die dann tot. Ja. Das ist der Medizinstudent, das ist der Lehrling vom Friseur nebenan. Ja. Und dieses Problem ist zurzeit hochevident in ganz Europa. Es kommen ständig PMA-Pillen, werden identifiziert und es kommt auch regelmäßig zu Todesfällen. Und auch hier in Berlin sitzen wir diesbezüglich, muss man echt sagen, auf einer tickenden Zeitbombe. Ein anderes Problem bei illegalen Drogen, bei illegalen Substanzen sind die großen Dosisschwankungen. Das sind dann Probleme, die zum Beispiel im Opiatbereich, bei Heroin, größte Probleme bereiten und auch regelmäßig zu Todesfällen führen, wenn auf einmal der Gehalt an Diamorphin, an Heroin in Schwarzmarktprodukten steigt. Und mit Drug-Checking, wir selber haben das hier mit dem Verein Eve & Rave in den 90er Jahren in Berlin in Zusammenarbeit mit der Charité auch schon betrieben, hat man eben die Möglichkeit, solche Gefährdungen zu erkennen und indem man das dann publiziert, über Flyer, wenn es ganz gefährlich wird, auch mal über die öffentlichen Medien, kann man dann tatsächlich auch solche Gefahren im Vorfeld vermeiden oder zumindest mal reduzieren. Aber Drug-Checking, die Methode Drug-Checking ist nicht nur die reine Qualitätskontrolle, sondern es geht darum viel mehr. Es geht zum Beispiel auch darum, Kontakt zu Konsumentenkreisen herzustellen, die man sonst nur sehr schwierig herstellen kann. Gerade so im Bereich Partydrogen oder auch bei Cannabis ist es ja zum Teil so, sind die Leute ja, die fühlen sich nicht irgendwie suchtgefährdet, abhängig, verelendet und nehmen nur sehr ungern Kontakt zu Einrichtungen der Drogenhilfe oder der Suchtprävention auf. Wenn man ihnen aber ein Angebot macht, was ihren Bedarf sozusagen entspricht und die möchten wissen, was ist da drin, wie viel davon ist drin, dann macht man die Erfahrung, dass man auch mit solchen Konsumenten ins Gespräch kommt und auch zum Beispiel über möglicherweise sich einen anbahnenden problematischen Konsum sprechen kann und entsprechend dann auch Interventionsmöglichkeiten hat. Des Weiteren ist Drug-Checking eine Methode, wo Politik, Drogenhilfe, Suchtprävention überhaupt erstmal einen Überblick bekommt, was so auf dem Markt unterwegs ist. Denn gerade die Märkte für synthetische Drogen sind auf der ganzen Welt und natürlich auch hier bei uns einer hohen Flexibilität sozusagen unterworfen. Die Substanzen, die da in den verschiedenen Pulvern und Pillen verarbeitet werden, die variieren stark und wechseln häufig. Und durch so ein Monitoring kann man überhaupt erstmal erkennen, was hier zum Beispiel in der Berliner Partyszene an Substanzen unterwegs ist und da auch konsumiert wird. Und entsprechend kann man dann auch Angebote schaffen und Beratungsbroschüren, Flyer und so weiter oder heute läuft auch viel internetbasiert dann eben vorhalten. Und wichtig ist mir auch, dass durch Drug-Checking eine Vernetzung stattfindet. Eine Vernetzung zwischen Institutionen, die für den Bereich Drogen sehr wichtig sind, aber von denen man auch gerade hier in Berlin feststellen muss, dass sie nicht besonders gut zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel der Bereich Toxikologie, also die Naturwissenschaften, Medizin, dann die Suchtprävention und die Drogenhilfe, aber dann auch sowas wie die Partybetreiber zum Beispiel. Ja, auch die muss man mit ins Boot holen, wenn man auf dem Feld, in dem Setting vernünftige Angebote machen will. Und es hat sich eben gezeigt, da wo man Drug-Checking anbietet, ich werde auch gleich nochmal drauf eingehen, in einigen Ländern macht man das ja schon, in vielen Ländern kommt man auch sehr gut mit denen ins Gespräch und kann Prävention vor Ort einfach deutlich verbessern. Ja, ich hatte es ja angedeutet, wir hatten das in Berlin hier schon gemacht, das Drug-Checking. Es gab auch immer mal wieder in Deutschland in Notfallsituationen Möglichkeiten, illegale Substanzen testen zu lassen, aber routinemäßig ist das hier in ganz Deutschland bisher noch kein Angebot. Wo es schon sehr lange gemacht wird und praktisch auch flächendeckend gemacht wird, ist in den Niederlanden. Da können Konsumenten an Drogenberatungsstellen stationäre Substanzen abgeben. Die werden dann in ein zentrales Labor nach Utrecht geschickt und innerhalb von ein paar Tagen analysiert. Und die Konsumenten erhalten dann das Ergebnis zurück und immer auch mit der Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen. Drug-Checking wird auch in Österreich durchgeführt von dem Projekt Check It in Wien oder auch in der Schweiz. Dort hat man mobiles Drug-Checking. Dort geht der Toxikologe, der Apotheker mit seinem mobilen Labor auf die Party und in den Chill-Out-Bereich zum Beispiel. Und da gibt es dann die Möglichkeit, die Pillen und Pulver abzugeben. Und innerhalb von wenigen Minuten kann dann der Konsument erfahren, was da drin ist und wie viel davon ist drin. Und entsprechend sein Verhalten anpassen. Und wenn dann zum Beispiel so eine PMA-Pille auftaucht auf einer Party, was gelegentlich passiert, dann wird die Musik angehalten und der DJ sagt dann über Mikrofon durch, hier ist so eine Superman-Pille unterwegs und da ist PMA identifiziert worden, bitte konsumiert diese Pille explizit nicht. Das ist lebensgefährlich. Aber auch in Spanien, Portugal, Belgien gibt es mittlerweile solche Drug-Checking-Angebote. Sehr erfolgreich. Solche Angebote sind europäisch vernetzt. Die Europäische Kommission und auch die Europäische Drogenbehörde, könnte man sagen, die sitzt in Lissabon, die EMCDDA, sind Förderer solcher Drug-Checking-Programme, die fördern die Vernetzung und die sind auch sehr interessiert immer an den Ergebnissen. In Deutschland, wie gesagt, gibt es seit langer Zeit Bestrebungen, auch Drug-Checking wieder zu reimplementieren. Hier in Berlin haben wir die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg. Wir tagen seit 1997 regelmäßig und wir sind eben so ein Netzwerk aus Drogenhilfe, Suchtprävention, also da ist zum Beispiel Fixpunkt mit drin und auch Vista ist da drin. Aber auch Politik ist dabei, zum Beispiel das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Bestimmte Vertreter von Bundestagsfraktionen kommen dort regelmäßig hin. Und unser Ziel ist es eben, Drug-Checking auch hier in Berlin zu implementieren. Auch anderswo in Deutschland gibt es solche Bestrebungen. Also wo man jetzt am weitesten gediehen ist, denke ich mir, ist Hessen. Hessen war immer schon, also der Raum Frankfurt zumindest, immer schon ein Vorreiter für eine moderne, an den Bedürfnissen der Konsumenten, aber auch sonstiger Einwohner orientierter Drogenpolitik. Und in Hessen steht Drug-Checking auch klausuliert im Koalitionsvertrag, wie übrigens auch in Niedersachsen, jetzt in Thüringen, in Schleswig-Holstein. Ja. Aber die Hessen sind wirklich dabei, das über ihre Landesstelle sozusagen jetzt auch umzusetzen. Es wird da ein Rechtsgutachten geben, von Professor Nestler wird das erstellen, der auch bei unseren Fachtagungen, die die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg regelmäßig durchgeführt hat, referiert hat. Und man ist da auch schon mit diversen Laboratorien im Gespräch, die Drug-Checking sozusagen anbieten können. Es gibt, und das ist ein Projekt, das wird, soweit ich weiß, auch von der Bundesregierung gefördert, das sogenannte Legal High-Projekt. Aus dem, das ist ein Projekt, was so in dem europäischen SPICE und SPICE 2 Plus-Projekt integriert ist. Da werden eben diese Substanzen analysiert und Präventionsangebote gemacht, die noch nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind und die also praktisch völlig unreguliert auf Märkten auftauchen. Und es gibt in Freiburg, an der Universität Freiburg, an dem Gerichtsmedizinischen Institut, einen Wissenschaftler, Professor Auwerter ist das, der eben europäisches Referenzlabor für solche Legal High Produkte ist. Und gelegentlich ist es dann auch so, dass unbekannte Substanzen eben da bei ihm auftauchen, irgendwie in Pulver, in Pillenform, und dann wird festgestellt, da ist ein Legal High drin oder da ist ein Legal High drin und ein Betäubungsmittel, also eine illegale Droge und möglicherweise auch manchmal nur eine illegale Droge. Ja, da sieht man ja der Substanz von außen nicht an oder dem Produkt von außen nicht an. Ich habe das Ganze auch hier schon mal vorgestellt bei einem Queer-Table-Gespräch im Abgeordnetenhaus. Da war auch der Herr Gesundheitssenator Chaya mit anwesend und wir haben darüber diskutiert. Und das konnte Herr Chaya gar nicht glauben, dass es sowas in Deutschland gibt. Dass es schon eine Möglichkeit gibt, wo man Drogen hinschicken kann und die untersucht wird und der Konsument sozusagen das Ergebnis zurückgemeldet bekommt. Das war für ihn nicht fassbar. Ja. Ja. Hier bei der Veranstaltung heute geht es ja vorwiegend um Cannabis. Auch dazu noch ein kurzes Wort. Cannabis ist natürlich auch diesen Verunreinigungsprozessen unterworfen, wie alle anderen Substanzen auch. Der Deutsche Hanfverband, der hat ja seinen sogenannten Streckmittelmelder im Internet geschaltet. Da kann man dann gucken, was so alles gefunden wird, was da nicht reingehört. Das fängt an bei Haarspray, Glassplittern, Sand und geht dann über synthetische Kunststoffpräparate oder auch Pflanzendünger werden verwendet, um eben vor allem Masse zu machen, bei den Cannabis-Präparaten, die eben auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Es gab mal eine ganz dramatische Situation, viele von euch werden das vielleicht mitbekommen haben. Das war im Raum Leipzig, Mitte der 90er Jahre der Fall gewesen. Da wurde Cannabis mit Blei, elementarem Blei oder auch Bleisalzen gestreckt. Und da gab es dann eben zu vielen Intoxikationen, Bleivergiftungen, und auch zu gravierenden chronischen Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit diesem Blei, das in Cannabis gefunden wurde und dann auch konsumiert wurde. In dieser Situation hat dann auch das Land, nicht das Land, sondern die Stadt Leipzig, ich glaube auch unter Vermittlung der Bundesregierung damals, die Drogenbeauftragte war damals Sabine Betzing von der SPD, die Möglichkeit geschaffen, dass Konsumenten in Leipziger Apotheken Cannabis abgeben konnten in den Apotheken. Und es gibt dann so eine Art Zentrallabor in den rheinischen Krankenhäusern in Viersen, der Krankenhausapotheke. Da wurden dann diese Cannabispräparate auf Blei hin untersucht. Und die Konsumenten haben dann innerhalb weniger Tage zurückgemeldet bekommen über die Apotheke, ist in dem Präparat, was sie abgegeben haben, tatsächlich Blei drin oder ist das eine bleifreie Substanz, sage ich mal, wo beim Konsum zumindest mal die gesundheitlichen Schäden, die durch Blei induziert werden, dann nicht auftreten. Ja, damit wollte ich erstmal meinen Vortrag beenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Harrach, für auch nochmal die Betonung der Notwendigkeit des Konsumentenschutzes, den man ja nicht totreden kann, sondern wo man eher sagen muss, da muss man was tun. Sie haben das ja auch schon nachlesbar, also nicht das alles, aber Teil davon in der Ausschussanhörung zum Thema Drugschecking vorgetragen. Das kann ja jeder auch öffentlich im Netz recherchieren. Und Sie haben recht, im Koalitionsvertrag gibt es diese Regelung, die noch in dieser Koalition auch mit Leben zu füllen ist, zumindest aus Sicht der SPD-Gesundheitspolitik. Ich darf an dieser Stelle Herrn Lehmann, Rainer Michael Lehmann, das Wort geben, weil Rainer muss leider eher gehen, bevor wir dann zu dem nächsten Block übergehen. Ja, recht schönen Dank. Das tut mir auch furchtbar leid, aber ich muss in meinen Wahlkreis, da gibt es um 14 Uhr einen Termin und Berlin-Buch ist nicht gleich um die Ecke. Ich habe es da ein bisschen weiter und kann mich aber trotzdem von der spannenden Diskussion nicht lösen, weil die finde ich ganz gut. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich finde das gut, dass es diesen drogenpolitischen Dialog gibt und wieder gibt, weil ich bin mittlerweile ja 14 Jahre hier im Haus und wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich den einen oder die andere, die ich schon sehr lange kenne. Und dementsprechend bedanke ich mich mal für die Arbeit, gerade im Sinne der Schutzbedürftigen auch, dass Sie sich da so lange engagieren. Herzlichen Dank dafür. Ja, es ist ja vorhin schon gesagt worden, gerade eben auch, dass wir in der Abgeordnetenhausfraktion ja noch keine Beschlusslage haben und dementsprechend können Dinge, die ich jetzt natürlich dann sage, nur diejenigen sein, die ich auch dazu meine. Und das geht schon mal damit los, dass ich auf dem Einladungstitel also das Fragezeichen streichen würde. Aber das wäre dann schon mal sicherlich eine muntere Diskussion an dieser Stelle. Denn ich finde schon, was vorhin auch erwähnt wurde, was ganz wichtig ist, dass man einfach wirklich mal die Frage der Legalität und Illegalität neu definiert. Weil sich viele Sachen verändert haben, weil viele Sachen auch dazugekommen sind, die es eben vor vielen Jahren noch nicht gab. Und da gehört meines Erachtens ganz klar natürlich auch dazu die Frage, wie man mit Tabak und Alkohol umgeht. Denn das ist ja gerne, wird ja gerne immer da rausgenommen an dieser Stelle. Wie ja auch das ganze Thema gesamtpolitisch ja relativ selten mal die Rolle spielt im politischen Raum. Das hängt damit zusammen, wie auch im gesellschaftlichen, dass man über manche Dinge einfach nicht gerne redet und die dann gerne, wenn sie nicht unbedingt dem Mainstream angehören, in die Ecke schiebt und sagt, naja, ich bin ja nicht betroffen oder wir sind nicht betroffen, da muss man nicht so oft drüber reden. Und das ist der Punkt und unsere Aufgabe, das eben hier mehr in die Öffentlichkeit zu ziehen. Und da sind wir ja auch dran und ich weiß, Thomas engagiert sich da schon sehr, sehr lange, auch über die Abgeordnetenzeit drüber hinaus schon, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit gelangt und dass wir das eben auch in die Ausschussarbeit bekommen. Gerade der Ausschuss Gesundheit Soziales hat ja unwahrscheinlich viele Themen und da reicht es eben nicht, dass man in der Wahlperiode ein- bis zweimal darüber redet. Nein, das muss man einfach öfter tun. Aber da reicht natürlich dann eben auch nicht nur das Reden, sondern das andere ist natürlich die finanzielle Frage. Und da sind wir wieder beim Punkt. Und wenn man das ja die ganzen letzten 14 Jahre und 15 Jahre, wurde ja vorhin auch schon gesagt, hat skizziert, dann war es ja aufgrund der schwierigen Situation des Landes Berlin ja nicht immer ganz einfach, gerade auch in dem Bereich. Und man musste immer gucken, wie man dann tatsächlich Erfindungsgeist beweist, um das eine oder andere machen zu können. Und dazu gehört dann natürlich auch, denke ich mal, in dieser Haushaltsberatung, die ja dann zum Jahresende wieder ansteht, dass man auch in diesem Bereich guckt, wo stehen wir da eigentlich, was ist bisher gemacht worden und was müssen wir mehr machen. Und dazu gehört natürlich immer wieder die Diskussion von Verstetigungen, denn wir sehen das häufig auch gerade so in meinem Sozialbereich oder auch im Integrationsbereich, für den ich ja auch zuständig bin. Manchmal geht das um einen Betrag von 1.000 Euro. Da führt manchmal kein Weg rein, die zu bekommen. Aber wenn es um höhere Beträge geht, ist es manchmal ein bisschen einfacher. Und das mag ich nicht so an dieser Stelle. Und da wird das Ringen mit den Haushältern dann auch wieder beginnen, auch in dieser Wahlperiode. Ansonsten finde ich das sehr gut, dass auch der Innenbereich mittlerweile hier am Tisch sitzt. In Verkörperung von Thorsten Kage. Nein, denn Drogenpolitik ist ja nicht nur die Drogenpolitik als solches, sondern das ist ein Querschnittsthema. Da gehört natürlich Inneres dazu, alleine schon deshalb, um die ordnungspolitischen Fragen zu klären. Aber da jetzt gehört auch, was ich finde, ganz wesentlich dazu, der Bildungsbereich. Denn alles das, und das ist das, weshalb ich auch das Fragezeichen da wegnehmen will, ich möchte nämlich ganz gerne die Kosten, die in vielen Gerichtsverfahren reinmünden, die möchte ich gerne einsparen und die möchte ich gerne dem Präventionsbereich geben. Und deshalb finde ich den Bildungsbereich da nämlich auch ganz wichtig an dieser Stelle, weil da muss es eigentlich schon losgehen mit der Prävention. Denn letzten Endes weiß man ja, kennt man ja auch aus eigenem Anschauen und da kann sich, glaube ich, auch keiner wegstehlen. Verbote sind immer reizvoll, wenn man dann gerne Dinge tut, die verboten sind. Und wenn man Verbote aufhebt, dann ist es nicht mehr so reizvoll. Also das muss man einfach in die richtige Relation stellen, denke ich mal. Und dann kommen wir dann einen Schritt weiter. Und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen, die ich heute leider nicht erleben kann. Aber ich hoffe demnächst wieder, und dass wir das hier fortführen können. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Rainer Michel, und viel Erfolg im Wahlkreis bei den heißen Diskussionen dort, danke, den Bürgerinnen und Bürgern. Ich begrüße Dr. Christian Hanke nochmal, den Bezirksbürgermeister aus Mitte und gleichzeitig Leiter des Amtes für der Abteilung für Gesundheit, Personal und Finanzen. Christian, wenn wir jetzt die Debatte auf kommunalpolitischer Ebene nochmal mehr in der Einheitsgemeinde Berlin auf Bezirksebene runterbrechen, dein Beitrag bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Thomas Isenberg, danke auch für die Einladung. Und mein Part ist, die vielen guten Argumente, die hier schon genannt wurden und die ich auch teile, nochmal aus der Sicht der Kommunalpolitik oder eines Bezirkes zu beleuchten. Wir reden über Mitte. Ich selbst wohne im Wedding, habe also da nicht automatisch Drug-Checking, aber irgendwie den Realitätstest, was in meinem Bezirk so auf den Straßen und in den Stadtteilen passiert. Und meinen Einstieg wähle ich auch, um Phänomene zu beschreiben. Und im Sommer noch stärker als im Winter. Es gibt ganz klare olfaktorische Indizien in meinem Stadtteil. Das heißt, Konsum von Cannabis, ich will nicht sagen, es ist ein Massenphänomen, aber es gehört zum Alltag im Bezirk Mitte und in Stadtteilen. Vielleicht nicht in jedem Stadtteil, vielleicht ist das, das wurde ja auch schon angedeutet, milieuabhängig oder schichtenabhängig, aber es ist ein Phänomen. Und dagegen steht das Betäubungsmittelgesetz und dagegen steht die Repression. Und ich würde auch unterschreiben, dass die Repression zu keinem Erfolg geführt hat, was Cannabis, und ich rede jetzt nur über Cannabis, anbelangt. Wie ist meine Erfahrung als Bezirksbürgermeister? Ja, dass ich und die Bewohnerinnen und Bewohner meines Bezirkes immer heilfroh sind, wenn gerade an unseren Plätzen und U-Bahn-Stationen nicht gedealt wird. Und wenn an unseren Plätzen und U-Bahn-Stationen gedealt wird, dann machen wir Bürgerversammlungen, dann kommen die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei und erklären nochmal, was sie können und was sie nicht können. Das ist auch immer sehr wichtig. Nicht nur, weil auch die Polizeiuniformen eine gewisse Autorität der Bürgerschaft gegenüber darstellen, was ein Bezirksbürgermeister nicht automatisch hat, sondern dass man nochmal klar macht, wo sind auch die Grenzen der Ermittlung und auch die Grenzen der Ressourcen. Und am Ende, und das erlebe ich jetzt auch seit 15 Jahren als Mitglied eines Bezirksamtes, sind alle froh, dass am Ende der Satz bleibt, ja, ja, wir behalten die Zähne ja im Fluss. Also, ich kann damit rechnen, wenn bei mir am Westhafen wieder gedealt wird, muss ich das nur einen Monat, 6 Wochen ertragen. Und dann ist es in Kreuzberg oder dann vielleicht in Tempelhof oder dann ist nicht mehr Westhafen, sondern Humboldthain oder Osloer Straße. Und da kann ich dann als Kommunalpolitiker wieder die Hoffnung haben, ist ja nur 4, 6 Wochen, dann kommt der Polizeieinsatz und dann ist es woanders. Und das zeigt ja umgekehrt, dass das eigentlich gar keine Qualität hat, die Zähne im Fluss zu halten, weil es keine Lösung ist. Und die Polizei kann diese Lösung nicht bringen. Und wir überfordern auch die Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das genau erwarten. Und umgekehrt der Frust, und ich habe auch eine Reihe von Freunden, die in der Polizei arbeiten, der Frust, den Sie jetzt da am Görli erleben, also insgesamt als Polizei da unheimlich viele Stunden reinzugeben und doch keinen Erfolg zu haben, Das können wir uns, glaube ich, an der Stelle alles sparen. Sie merken also schon, als Gesundheitsstadtrat werde ich gleich noch gesundheitspolitisch argumentieren, als Bürgermeister ordnungs- oder sicherheitspolitisch. Ich will auch den Cannabiskonsum, auch das ist hier gesagt worden, nicht verharmlosen und nicht sagen, das ist alles gar nicht so schlimm. Nein, das ist auch ein Suchtstoff und es gibt Gesundheitsrisiken, die wir natürlich auch bei uns aus der psychiatrischen Diskussion haben. Thema Jugendpsychiatrie wird natürlich bei uns diskutiert und wir haben einen ganz klaren, hochrisikoreichen Konsum bei einem bestimmten Anteil, der absolut gesundheitsgefährdend ist. Aber es ist eben so, und da muss man jetzt nicht pietistisch sein und eine ja irgendwie spartanische Gesellschaft wollen. Unsere Gesellschaft besteht aus Süchten oder geht mit Süchten um. Das werden wir auch nicht wegbekommen, sondern es geht darum, das zu steuern und präventiv tätig zu sein. Und beim Cannabis sehe ich das auf einem gleichen Niveau wie bei Alkohol und Nikotin. Und hier haben wir auch Erfolge, auch was insgesamt den Gesundheitszustand unserer Bevölkerung anbelangt. Und wir haben auch Instrumente, die wir einsetzen können in der Gesundheitsprävention. Wir können sie bezogen auf Cannabis, auch das ist angesprochen worden, aber nicht zur Geltung bringen, weil darüber eben das Thema der Illegalität steht, dass einiges es erschwert, zu kommunizieren, ins Gespräch zu kommen, präventive Arbeit zu machen. Nochmal ordnungspolitisch, ich sehe, dass wir sehr, sehr viele Ressourcen binden und die meisten Anzeigen, die ja dann bei Konsumenten von der Staatsanwaltschaft häufig ja niedergeschlagen werden, glaube 70% sind das oder 3/4, beziehen sich auf Cannabis, nicht auf andere Drogen. Das heißt, da stehen unheimlich Ressourcen hinter bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, bei den Behörden, die wir in die Gesundheitsprävention lenken sollten. Ich teile es auch, dass es nicht nur darum geht, die Konsumenten zu entkriminalisieren. Und das bedeutet eben auch, dass der Weg der Nulltoleranzzonen ist kein Weg. Denn wenn das jetzt der Görlitzer Park ist, in Friedrichshain-Kreuzberg, habe ich schon gesagt, habe ich mehrere Parkanlagen und Plätze, die ich auch in Mitte anmelden kann. Die Konsequenz ist, dass der Drogenhandel sich dann in die Hausflure, in die Nebenstraßen, das ist für die Polizei im Übrigen noch schwieriger zu kontrollieren und darauf komme ich nämlich nochmal bei dem Thema Bevölkerungsakzeptanz, das wird dazu führen, dass die Menschen sich noch verunsichert fühlen, weil Kriminalität dann sogar noch vor ihrer Wohnungstür stattfindet. Das heißt, diese Nulltoleranz, auch was die Konsumentensicherheit anbelangt, welche Seite des Bürgersteiges darf ich jetzt eigentlich gerade benutzen, bis hin, dass die Polizei das doch gar nicht kontrollieren kann, wenn sich das ausweitet. Also wir tun auch den Kolleginnen von der Polizei da nichts Gutes und wecken möglicherweise Erwartungen in der Bevölkerung, wo wir als Expertinnen und Experten wissen, dass sie gar nicht umzusetzen sind. Das kann also nicht der Weg sein. Zum Thema Bevölkerungsakzeptanz. Natürlich werden wir, wenn wir jetzt hier einen neuen Aufschlag machen oder das Thema jetzt auch wirklich weiterführen, es mit viel Sorgen und Widerständen bei doch großen Teilen der Bevölkerung haben, also uns auseinanderzusetzen haben. Ich denke aber, dass man argumentativ da gut vorgehen kann. Denn wir haben unsere Erfahrung beispielsweise mit der Etablierung des Drogenkonsumraums bei uns, der damals auch für viel Unruhe gesorgt hat, heute völlig akzeptiert im Stadtteil und natürlich unter Gesundheitsschutzaspekten ein hohes Gut auch in unserer Versorgung. Man muss sehen, dass die Menschen aber eben auch verunsichert sind, wenn sie früher bei uns am Leopoldplatz waren oder an anderen Orten oder man fährt mit der U-Bahn. Man hat dort 2, 3, 4 Leute, die springen raus, springen rein, die telefonieren, da wird irgendwas übergeben, da ist viel Hektik und sie spüren einfach das und in der U-Bahn ist man ja nah beieinander, wenn wir ja zu wenig U-Bahn-Waggons haben. Das heißt, in unmittelbarer Nähe spüren Sie, dass hier Kriminalität stattfindet, dass irgendetwas Illegales stattfindet oder eben im Stadtteil. Und das sorgt eben für viel Unruhe in der Bevölkerung. Und das könnten wir alles auch rausnehmen, und da komme ich zum Schluss, wenn wir eben nicht nur über eine Entkriminalisierung reden der Konsumenten und einer Regulierung, sondern wenn wir eben auch den Verkauf entsprechend regulieren. Und da glaube ich nicht, dass das Konzept gut ist, nur einen Verkaufsladen oder wie das in Friedrichshain Kreuzberg genannt wird, Coffeeshop zu machen, sondern es müssen mehrere Läden sein, die im Stadtgebiet auch verteilt sind. Wie man das alles genau macht, fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Mir fehlt auch die Fantasie, wie man eigentlich dann an die Produkte kommt, sprich an das Cannabis kommt. Ich sehe schon, irgendwann wird es möglicherweise dann auch noch ein Gütesiegel geben, nachhaltig, ökologisch in Brandenburg produziert. Aber natürlich muss man das natürlich mit bedenken. Und es muss zu einer Normalität in den Stadtteilen führen, damit wir eben auch die Verunsicherung, die bei der Bevölkerung da ist, an der Stelle rausnehmen. Und das ist mir auch nochmal wichtig, Drug-Checking wird nämlich bei uns im Bezirk auch diskutiert. Wir wollen das haben, weil es hier um Gesundheitsschutz geht, um Konsumentenschutz geht. Und so wie wir mit der Lebensmittelkontrolle nicht nur die Lebensmittel und das Fleisch auf dem Großmarkt kontrollieren und ob die richtigen Zusatzstoffe im Lippenstift drin sind, wollen wir eben auch unter den gesundheitspräventiven und Gesundheitsschutzaspekten auch dieses Drug-Checking, was man natürlich bei ordentlichen Verkaufsläden, die auch staatlich kontrolliert werden, alles machen kann. Ich komme also zum Schluss. Aus meiner Sicht als Kommunalpolitiker aus Mitte bin ich für wirklich eine Regulation. Ich bin dafür für eine Entkriminalisierung der Konsumenten. Ich bin dafür, dass wir eben auch eine Struktur schaffen des Verkaufs, des geregelten, kontrollierten, überwachten, aber eben auch gesundheitsfördernden Verkauf. Und natürlich bin ich sehr dafür, dass wir die Ressourcen, die wir einsparen bei Polizei und Staatsanwaltschaft, zum einen auf die organisierte Drogenkriminalität lenken und hier erfolgreicher werden, dass wir aber gleichzeitig eingesparte Ressourcen und möglicherweise von der Mehrwertsteuer oder nochmal einer anderen Steuer, die eingeführt wird, und da fand ich die Idee mit dem Fonds, Abführung in einen Fonds, sehr gut, das dann auch wirklich für eine verstärkte Gesundheitsprävention einsetzen. Ich habe da besonders Jugendliche im Blick, aber natürlich auch die Konsumenten, die einen hochrisikoreichen Konsum haben. Das aus Sicht einer Kommune. Vielen Dank, Herr Christian. Den werden wir auch gleich beginnen. Ich habe jetzt Kopfschütteln gesehen bei den ich habe auch mindestens vier Wortmeldungen gesehen. Allerdings ist der Dialog wirklich größer ausgefallen als geplant. Wir machen jetzt Folgendes, das wäre meine Bitte an Sie, dass wir das noch machen jetzt. Ich würde jetzt wirklich gerne noch die letzten drei Statements kurz machen hierzu, die kommunale Ebene haben. Und Sie sind der Erste, der das Wort bekommt. Bitte sehr, der Nächste wäre aus Sicht der BVV, Friedrichshain-Kreuzberg, die Sprecherin für Gesundheit, Frau Möbus. Vielen Dank. Ich kann es auch relativ kurz machen. Es wurde ja auch schon angesprochen, sozusagen unter anderem auch von Frau Leicht oder auch anderen. Das Thema Girlie ist ja groß in der Debatte gewesen, in der Presse. Es hat sicherlich jeder auch darüber was geredet. Wie in der Debatte ja jetzt auch deutlich wurde, gibt es, glaube ich, einen großen Konsens darüber, welche wesentlichen Ziele der Drogenpolitik verfolgt werden sollen. Also Verringerung der drogenbezogenen Gesundheitsprobleme, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Therapie und Reintegration von Menschen mit Suchterkrankungen oder auch eine gute Präventionsarbeit. Bei der Ausgestaltung gibt es da natürlich große Differenzen. Und so teile ich auch Ihre Kritik, dass die Null-Toleranz-Strategie, die jetzt sozusagen da auch was die Zukunft rund um den Girlie anbetrifft, glaube ich, von wenig Erfolg gekrönt sein wird. Einfach weil das sozusagen, wie auch Christian Handkes angesprochen wird, nicht in so einer kleinen Kategorie gedacht werden kann. Einfach viel zu viele Ressourcen dafür aufgewandt werden müssen. Der Drogenhandel im Görlitzer Park erstreckt sich ja schon jetzt sozusagen auch über ein Band, über die Falkensteinstraße bis hinein nach Friedrichshain ans RW-Gelände. Und sicherlich wird es auch noch weitergehen. In der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg haben wir uns deswegen dafür entschlossen, am 28.11.2013 in einem gemeinsamen Beschluss von allen Parteien außer der CDU eine kontrollierte, also ein Modellprojekt für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis anzustoßen und dazu auch einen breiten Dialog einfach zu schaffen, der die beteiligten Akteure alle mit einbezieht. Dazu fanden bisher schon eine öffentliche Anhörung zum Thema der rechtlichen Möglichkeiten und der kontrollierten Abgabe von Cannabis statt im September 2014, wo auch ganz konkret die Frage diskutiert wurde, in welche Richtung beispielsweise so ein Antrag gestellt werden kann, der sozusagen beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte eingereicht werden muss. Da gibt es die verschiedenen Aspekte, also ob man einen kriminalitätsmindernden Ansatz verfolgt oder auch den Punkt Harm Reduction als Fokus einer Antragstellung sieht. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Antragstellung einfach das größte Problem hat, dass man einfach die konkreten Fragen ermitteln muss. Und das ist jetzt Aufgabe der beteiligten Akteure. Es gab auch schon einen Workshop im Oktober dazu, wo auch Anwohner und andere Punkte mit einbegriffen worden sind. Es gibt jetzt einen Fachbeirat von Experten, die dann ganz konkret an der Antragstellung arbeiten. Und ich freue mich auch sehr, dass Herr Elvers heute da ist, auch vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, der vielleicht auch ganz kurz noch was dazu sagen kann, wie die konkrete Antragstellung abläuft. Vielen Dank, Frau Möbus. Herr Elvers. Ja, irgendwie geht das hier nicht an. Dann machst du das bitte aus, Anja. Ich will mich wirklich kurz fassen. Also die Argumente sind ja hier in wunderbarer Klarheit, meine ich, dargelegt worden, die dafür sprechen, da einen anderen Weg zu gehen. Aus Sicht des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg wundert es ein bisschen, als wir vor nun über einem Jahr in diese Diskussion gestartet sind, dann gab es doch dann mehrheitlich Staunen, Unglauben und auch Skeptizismus. Und jetzt sind wir ein gutes Jahr später schon so weit, dass man schon das Fragezeichen hinter dem Titel streichen will. Also das geht ja richtig fix hier. Aber Fakt ist, man muss es dann auch machen. Und Friedrichshain-Kreuzberg ist im Moment, trotz der auch bundesweit an Fahrt aufnehmenden Diskussion, die einzige Gebietskörperschaft, die halt einen Beschluss hat, so einen Antrag zu machen. Und wir werden sozusagen den Weg auch weitergehen, wobei sozusagen je mehr wir darüber diskutieren und je mehr wir darüber nachdenken, umso komplexer scheint das ganze Vorhaben und es gibt tatsächlich ganz pragmatische und alltagspraktische Fragen, die dem entgegenstehen. Ja, also es gibt ganz viele Gründe, wo man sagen könnte, nee, das packen wir jetzt nicht an, das kriegen wir nicht gewuppt, das wird nichts. Wie wollen wir das alles machen? Reicht eine Abgabestelle? Brauchen wir drei? Brauchen wir zehn? Und wie geht das überhaupt nur in Friedrichshain-Kreuzberg? Und was machen wir dann mit den Touristen? Wir haben so viele Punkte diskutiert. Und wir sind trotzdem, halten wir oder hält die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann daran fest, diesen Antrag zu stellen. Und das ist tatsächlich das, was jetzt auch ansteht. Wir sind dazu in einem engen Kontakt mit einem renommierten Forschungsinstitut. Ich darf das sagen, das Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Bremen beteiligt sich an der Diskussion im Moment. Und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit auch noch ein Stückchen weitergehen kann. Und wir sind auch sehr dankbar über den fachlichen Input, der da von dem Herrn Dr. Kalke kommt, weil das ist die Einrichtung, die 1997 den Schleswig-Holstein-Antrag geschrieben hat und auch seit dieser Zeit und auch vorher sozusagen eine fundierte Expertise im ganzen Bereich der Suchtforschung und Präventionsforschung hat. Das einzige Problem, was wir haben im Moment ist, wir wissen natürlich noch nicht so ganz genau, wie viel Quadratmeter so ein Shop haben soll, und wo er sein soll. Und wir wissen ehrlich gesagt auch noch nicht ganz genau, wie unser übergreifendes Präventionskonzept aussieht, was sich vor allen Dingen an die richtet, die an der Abgabe gar nicht teilnehmen dürfen, nämlich die unter 18-Jährigen. Wie binden wir eigentlich diese Altersgruppe substanziell ein? Denn in unserem Bezirk sind es 19-20% der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, die Cannabis konsumieren. Und der Einstieg beginnt mit einem Alter unter 13 Jahren und ab 13, 14 Jahren haben wir gesehen aus einer eigenen Erhebung, die wir gemacht haben im letzten Jahr, steigt diese Kurve an und die müssen wir eigentlich kriegen. Die müssen wir an die Suchtprävention anbinden und die müssen wir an die Suchthilfe anbinden. Und unser Ansatz ist, dass wir dieses Projekt zur regulierten Abgabe von Cannabis als ein Gesundheitsförderungsprojekt konzipieren und durchführen wollen. Und zwar als einen Modellversuch, der zeigen soll, ob die Regulierung von Cannabis einen Effekt auf die Suchtprävention haben kann, und zwar in positiven. Da kann man viel diskutieren, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man das ausprobiert. Und wir hoffen, dass wir vielleicht auch im Zuge dieser Diskussion heute da noch stärkere Unterstützung auch vom Land Berlin bekommen. Wir brauchen zunächst mal ein paar Drittmittel, um die Antragstellung jetzt auch wirklich professionell und fundiert in trockene Tücher zu kriegen. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir den Dialog, die Veranstaltung heute nach hinten durchaus noch ein wenig Luft haben. Der eine oder andere wird gehen, aber spätestens um 14.30 Uhr würde ich dann hier auch heute schließen. Aber wir werden es ja fortsetzen. Und es ist der Auftakt eines breiteren Dialogs als ursprünglich angenommen. Nochmal bitte ich um Verständnis. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich würde dann als nächstes Herrn Langer aufrufen mit seiner Position. Ja, vielen Dank. Zunächst nochmal als Klarstellung. Die Frage nach dem 4- bis 10-fach höheren Risiko war jetzt nicht in der Verharmlosung gedacht. Es ist einfach so, diese Zahlen kann es nicht geben, weil dafür bräuchte man eine doppelt verblindete Fallkontrollstudie, wo man halt 1.000 Leute kiffen lässt und 1.000 Leute rauchen lässt und danach vergleicht. Das wird Ihnen keine Ethikkommission genehmigen. Das heißt, in dem Sinne, wenn man halt nicht gegen gute wissenschaftliche Praxis verstoßen möchte, muss man halt sagen, unter den Kiffern gibt es 1,2 statt 1% Menschen mit psychotischen Anzeichen. Oder man kann sagen, wenn man Menschen mit Psychose sich anguckt, haben sie überproportional oft gekifft als der Durchschnitt der Menschen ohne Psychose. Aber als solche Aussagen von wegen, der Konsum von dem und dem erhöht das um die und die Wahrscheinlichkeit ohne eine doppelt verblendete Fallkontrollstudie, da würde Ihnen die Geschäftsstelle der wissenschaftlichen Praxis für wissenschaftliche Praxis einer jeden Universität aufs Dach steigen. Und deswegen war da nur meine Nachfrage. Was dann dazu kommt, zu den gesundheitlichen Argumenten. Sebastian, ganz kurz, an diesem Punkt werden wir gleich als erstes mit Ihnen die Diskussion dann beginnen. Der Herr, der sich eben gemeldet hatte, ist auch weg. Aber Sebastian, weiter. Okay. Dann nämlich bei den gesundheitlichen Aspekten ist, was man halt diskutieren kann, ist halt Primärprävention. Wie weit hilft die Kriminalisierung da, oder wie weit trägt sie dazu bei, irgendwie den Konsum zu reduzieren? Und wenn man sich die Zahlen anguckt, 300.000 kiffende Menschen in Berlin, kann man einfach mal sagen, ob das jetzt erlaubt ist oder verboten, hat halt einfach auf die Entscheidung, ob ich konsumiere oder nicht, keinen Einfluss. So, das heißt, wenn ich irgendwie Primärprävention betreiben will, dann nicht mit einem Verbot, sondern wenn ich verhindern will, dass Leute durch ihr Cannabiskonsum irgendwie gesundheitliche Nachteile erreichen, dann halt durch möglichst sauberes Zeug mit möglichst wenig Beimengung und nicht mit einem System, wo irgendwie die Strafe, wenn ich kiffe oder wenn ich erwischt würde mit Mengen, schlimmer ist als die Nebenwirkungen, wenn ich das Zeug rauchen würde. Das ist ja gerade das Absurde an dieser Null-Toleranz-Politik, dass ja das, was der Staat mir antun will, weil ich Cannabis besitze, schlimmer ist als das, was das Cannabis mir antun würde, wenn ich es konsumiere. Danke. Was man halt auch dann noch sehen muss, diese Debatte um den Görlitzer Platz ist nett, ganz amüsant ist zu beobachten, die wird aber kein Erfolg haben. Also selbst wenn Herr Henkel seinen gesamten Etat dazu aufbringen würde, irgendwie halbwegs erfolgreich den Drogenhandel von da wegzubringen, dann würde es halt, wie schon gesagt, an anderen Plätzen wieder aufplopfen. Und was derzeit auch immer beliebter wird, ist, man kann sich mittlerweile Cannabis in ziemlich guter Qualität im Internet bestellen. Das heißt, ich kenne Leute, die bestellen sich online irgendwie 2 bis 5 Gramm. Das wird doppelt verschweißt, dreifach verschweißt in den Briefkasten gesteckt. Und ob ich jetzt, wenn ich meinen Briefkasten irgendwie meinen Briefkasten öffne, da kriege ich halbwegs kontrolliert, ob in meinem Hausflur ein Polizist steht oder nicht. Das heißt, dieser ganze Kampf gegen den Handel mit Drogen ist eigentlich eine reine Geldverschwendung, die keinerlei Vorteile bringt und einfach der Grund, Cannabis zu also die Nachteile, die durch eine Legalisierung entstehen, sind für mich nicht so immanent, dass man diese Geldverschwendung in diesem Maß akzeptieren muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Thorsten Kage. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dem Thomas Isenberg sehr dankbar, dass er diese Veranstaltung aufgesetzt hat, weil das ein wichtiges Thema berührt. Und wie ja schon der ein oder andere mitbekommen hat, ich mache ja Innenpolitik hier in Berlin im Abgeordnetenhaus und halte das Thema auch aus der Sichtweise für sehr wichtig und auch besprechenswert. Wenn Sie aber jetzt erwarten, dass ich die Law-and-Order-Position hier der Sozialdemokratie vertreten werde zu dem Thema, da kann ich Sie beruhigen. Das wird nicht so sein, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sind natürlich einige Sachen und einige Indizien so, dass man eben zu der Überzeugung kommen kann, dass das nicht dazu führt, quasi das, was die Menschen sich wünschen, nämlich Drohungen völlig vom Markt zu verschwinden zu lassen, hinzubekommen. Vielleicht noch einen Satz vorher, bevor ich dann das Thema nochmal anders beleuchte oder aus meiner Sicht beleuchte. Das ist der Görlitzer Park. Es gab ja hier denn schon den einen oder anderen, der hat gesagt, hier diese No-Go-Areas oder diese, wie heißt das, Null-Toleranz-Zonen, die da gemacht wurden, das ist ein Kompromiss in der Koalition. Wir sind bis 2016 in einer Koalition mit der CDU, das sollte man jetzt mal nicht vergessen. Es ist ein Kompromiss. Sie können sich vorstellen, die CDU hatte da ganz andere Fragestellungen und wollte ganz was anderes. Dass ich das auch nicht als Königsweg sehen würde, was Rechtspolitiker und Innenpolitiker und oder Zuhilfenahme von anderen Beratungen formuliert haben, dass das nun nicht der Königsweg ist, ist doch relativ klar. Ich meine, ich könnte jetzt das fast so machen, wie Herr Handke das gemacht hat, nach dem Motto, irgendwann, ich komme aus Reinickendorf geografisch, irgendwann, wenn ich genug Zonen gebildet habe, ist auch Reinickendorf eine Zone von Drogenhandel. Das wird nicht dazu führen. Und ich meine, solange die Rechtsverordnung nicht vorliegt, ist es sowieso schwer. Ich weiß, dass der ein oder andere, der aktiv in der Drogenarbeit tätig ist, Angst hat davor, dass da möglicherweise Konsumenten kriminalisiert werden sollen. Ich kann da nur Sie bitten, warten wir noch ein paar Tage ab, bis da eine Rechtsverordnung uns vorliegt. Ich gehe davon aus, gerade auch was schon gesagt wurde, unter dem Aspekt, dass sehr, sehr viele Polizisten damit zu tun haben, Kleinstmengen dann quasi aufzugreifen, ist das, glaube ich, nicht der Weg. Es ist aber die Antwort gewesen, eine vielleicht nicht optimale Antwort, eine Antwort aber gewesen auf den Görlitzer Park, wo es eben etwas sehr unangenehm auch für die Polizei war, die da Hase und Igel gespielt hat. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Aber ich gebe Ihnen recht, jeder, der sagt, es ist ein unvollkommener Weg und vielleicht auch kein guter Weg, dem würde ich da voll und ganz zustimmen. Das ist nicht das Optimale, was wir da versucht haben. Aber es ist ein Kompromiss in der Koalition, die jetzt gerade existiert. Das kann ich gut oder schlecht finden. Aber das ist die Realität. Ich finde, auf der anderen Seite ist es so, dass wir zugeben müssen, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass das aus meiner Sicht nicht so eindeutig zu beantworten ist, die Frage, dass ein Innenpolitiker im Grunde immer gegen diese Fragestellung ist, dass man Drogen oder Cannabis legalisiert. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, wir haben mit der repressiven Politik der letzten Jahrzehnte keinen Erfolg gehabt. Das muss ich als Innenpolitiker voll und ganz akzeptieren und sehen. Wir hatten keinen Erfolg. Und den kann man sich auch nicht schönreden. Wir haben vermehrten Drogenkonsum, wir haben Drogenkonsum, der auch mit schlechten Drogen, also in verunreinigten Drogen dann stattfindet, und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, das sage ich ganz klar und deutlich. Und ich finde auch, man muss das, obwohl ich da sehr dankbar bin, dass die Innenpolitik einbezogen wurde, es muss vor allem ein gesundheitspolitisches Thema sein, wie wir mit Drogen umgehen. Deswegen werde ich Ihnen hier auch heute an diesem Tag keine ordnungspolitischen Fragestellungen in meinem Redebeitrag beantworten, weil ich nicht glaube, dass wir das alles über Ordnungspolitik lösen können. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen das über gesundheitspolitische Fragestellungen lösen und kommen dann vielleicht auch zu einer Lösung, die allen Sachen gerecht wird. Wie gesagt, wir reden über Cannabis. Ich weiß, es gibt auch Statistiken. Wenn ich mit Polizisten rede, wird mir manchmal gesagt, 25% der Menschen, die Cannabis konsumiert haben, 25% der Menschen, die Cannabis konsumiert haben, sind am Ende dann auch auf Stärke, Drogen, Heroin etc. Ich weiß, es gibt auch andere, aber Sie müssen sehen, das ist ja der Witz an der Geschichte, deswegen finde ich diese Veranstaltung auch so gut, dass man sich eben inhaltlich darüber mit Ihnen austauschen kann und dann, das ist ja Politik at its best, dass man dann sich eine Meinung dazu bilden kann, darauf kommt es ja an. Und deswegen muss man eben immer die Informationen, die man als Politiker bekommt, wir sind ja nicht alle Fachleute in jedem Gebiet, muss man die werten und gewichten, und deswegen ist das heute auch sehr wichtig, in dieser Veranstaltung das so anzusprechen. Also ich will dazu auch gar nicht so lange ausführen, weil Sie sollen ja heute noch die Möglichkeit bekommen. Ich glaube, wir können es hinbekommen gemeinsam, aber da muss der Bundesgesetzgeber dabei sein, da muss der Landesgesetzgeber dabei sein. Ich weiß nicht, wie weit das im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain am Ende von Erfolg beschieden sein wird. Ich höre immer, dass das ein ganz, ganz, ganz, ganz dickes Brett ist, was man da bohren muss, um das hinzubekommen. Ob das dann so wird, wie Sie es gerade geschildert haben, ich wünsche Ihnen dabei viel Glück, aber ich glaube, das wird nicht ganz einfach, und ob es am Ende dann klappt, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube aber, dass die Antwort nicht möglicherweise darin liegt, dass wir lauter Coffeeshops haben, wie in Amsterdam. Möglicherweise liegt die Wahrheit auch darin, dass Apotheken im Endeffekt vielleicht diese Sachen vergeben dürfen. Muss man sehen. Ich glaube, die Frage ist schon so, dass wir das Ziel definieren können, und da werden wir sicherlich auch werben für, dass wir einen legalen aber kontrollierten Markt schaffen an dieser Stelle, der eben die ganzen Vorteile auch beinhaltet, die dann darin liegen. Ich bin auch Wirtschaftspolitiker übrigens, will jetzt gar nicht die Fragen von Steuereinnahmen etc. weiter thematisieren, weil ich glaube aber hier ist eine Möglichkeit, dass wir gemeinsam etwas schaffen und deswegen finde ich es auch gut, dass diese Veranstaltung fortgeführt wird. Das soll es jetzt von meiner Seite erstmal sein, weil ich finde, jetzt muss man auch dem Auditorium sein Recht geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist total überwältigend, dass Sie in dieser großen Anzahl da sind. Sie haben das Wort jetzt. Bitte, ja, Sie, genau Sie. Gehen Sie gerne zum Mikrofon. Bitte was? Das sind Funkmikrofone. Ansonsten versuchen Sie mal, ob es klappt, bitte. Reden Sie mal bitte rein, einfach gerade. Wir müssen es einmal hochschieben, da ist so ein Schalter oder so, oder? Mir ist mein Name ist Sibylle Schmidt, ich bin eine echte Kreuzbergerin und Betriebswirtin und ich muss doch sagen, dass mehrere der eingeladenen Diskutanten aus Suchtkranken einen wesentlichen Bestandteil ihrer Lebensgrundlage ziehen. Das ist das Erste. Aber ich denke, wie in der Prostitutionsgesetzgebung, wo man auch die Sachen jetzt zur Erkenntnis gekommen ist, dass man da Sachen zurückfahren muss, ist man auch in der Drogenpolitik jetzt am Ende der Freiheit angelangt. Also vielleicht zu dem Herrn da hinten. Ich habe noch nie in meinem Leben gekifft und es gibt auch andere Sportarten und es gibt auch andere Sachen, die Spaß machen. Wir sind vom Görlitzer Bahnhof weggezogen, obwohl es unsere Heimat ist, weil meine Mutter dort in dem Alter von aggressiven Drogenabhängigen angeschnorrt worden ist, weil unsere schulpflichtigen Kinder jeden Tag in 3 Schichten wurden die irgendwie auf Drogen, wurden ihnen Drogen angeboten. Also das geht auf keinen Fall so weiter. Wenn man 50.000 Drogenabhängige hat, also hier in Berlin, dann muss man sich doch mal Gedanken machen, dass die sich nicht entschieden haben, Drogen zu nehmen, sondern dass die vielleicht süchtig sind. Und Marktangebot und Nachfrage ist doch ganz klar am Görlitzer Bahnhof, dass es immer mehr Süchtige gibt, die das brauchen. Dann kann doch nicht die Kapitulation die Lösung sein oder die Vorstellung, dass das dass sie das so freiwillig machen würden. Das ist doch völlig unlogisch. Also meiner Meinung nach gibt es jetzt in diesem großen Problem gibt es jetzt 2 Handlungsabläufe. Das eine ist, den Status quo zu erkennen, wobei auch eben so eine Berufe, wie Sie das haben, dass Sie die Drogen analysieren, damit nicht noch mehr Menschen sterben oder gravierende Schäden zurückbehalten. Dass so eine Berufe sind selbstverständlich notwendig und klasse und gut. Aber wir müssen eben diesen Status, dass es wieder auf eine Normalität zurückgefahren wird, auf eine reale Normalität zurückgefahren wird, den muss man erreichen. Da muss man sich Gedanken drüber machen, organisatorisch, und dann vielleicht auch mal ein Ziel vor Augen haben, in einer gesunden Stadtbevölkerung. Das kann doch auch nicht so schlimm sein, klug und sportlich und intelligent durchs Leben zu schreiten. Also wie gesagt, die Grundlage ist schon mal, dass auch wenn es nicht verunreinigt ist mit Crack, mit MDMA und so weiter, dass das aus Osteuropa hier rüberkommt über Tschechien und dass es 20 bis 30 Mal so stark ist wie das ströbele Gras, was auf dem Balkon von Herrn Özdemir wächst. Also dass von sich aus, wenn das Kinder und Jugendliche nehmen, und die nehmen es einfach, weil es eine Mutprobe ist. Man kann in der U-Bahn fahren und Kinder und Jugendliche erzählen sich einfach, der Görlitzer Bahnhof ist irgendwie das Ding jetzt, das spricht sich unter den Jugendlichen rum, wo man das eben macht. Also in unserer Klasse, es betrifft 10% der Berliner Schülerinnen und Schüler, in unserer Klasse waren es 8, durch alle Schichten, das stimmt eben nicht, was Sie sagen, dass es nur Problemfamilien sind, vielleicht sind auch alles Problemfamilien, ich weiß es nicht, der Sohn eines türkischen Sozialpädagogen war dabei, auch der Sohn eines Bundestagsmitarbeiters, auch ein jüdisches Mädchen. Die 3 Mädchen haben sich rausgezogen, weil sie gesunde Kinder bekommen möchten irgendwann, das scheint im Kopf da noch vorrangig zu sein. Die 5 Jungs haben einen Abfall, einen gesundheitlichen Abfall hingelegt, der wirklich, wo hier eigentlich noch viel mehr Eltern sitzen müssten. Wie gesagt, das Problem kann man so nicht lösen. Ich finde, wenn die Polizei oder die Gesetzgebung, das Abgeordnetenhaus darauf hinwirken würde, dass man sich nicht mehr verstecken kann, dass diese Dealer sich nicht mehr verstecken können unter dem Eigenbedarf, den sie in der Tasche tragen dürfen, also wenn das wieder runtergesetzt werden würde, das wäre doch die erste logische Maßnahme jetzt. im Status quo, dass man eben die ganzen Süchtchen um sich herum haben, die vermutlich das Zeug brauchen. Auch es gibt 2 Entzugskliniken für Kinder und Jugendliche hier in Berlin. Die sind auf 3 Monate ausgebucht. Da kriegt man kaum Platz. Die Kinder und Jugendlichen haben Angst, dahin zu gehen, weil sie denken, die bleiben dann da. Sie müssen für immer in der Psychiatrie bleiben. Also die haben furchtbare Angst, dahin zu gehen. Kommen aber, wenn man solche Leute wie Professor Thomasius aus Hamburg, der eben auch gesprochen hat bei der ASJ in Düsseldorf vor etwas über einem Jahr, wenn man solche Leute zu Rate zieht, die eben auch dazu kommen, dass sie sagen, wir müssen einen Weg finden, die Jugendlichen, dass sie keine Angst haben, in so eine Entzugsklinik zu gehen. Die müssen dabei auch beschult werden, weil die müssen mindestens 42 Tage drin bleiben, dann haben sie schon das ganze Jahr verloren, wo dann wieder der Kreislauf, dass sie sich vielleicht nicht gut fühlen, dann in Stand kommt. Ich will jetzt aufhören. Vielen Dank für den Impuls, Frau Schmidt. Bitte sehr, ich sammle jetzt, glaube ich, mal 2, 3 Gedankengänge. Alles klar. Bitte. Hallo, mein Name ist Marco Antonio Bocardo. Ja, also, ich verstehe nichts. Manchmal, die Tabakindustrie gibt Milliarden jährlich für Werbung. Und was schafft diese Marihuana-Lobby weltweit? Ist unglaublich. Wenn man zum Beispiel in Google eine Seite, wo steht Drogensucht oder Drogentherapie, das kommen nur tausende Seiten, dass Cannabis ist harmlos, das ist gut, ist keine schlechte Droge. Und ich komme hier so in Debatte und ich habe das Gefühl, das geht nur um Marihuana zu legalisieren. Ja, und ich komme aus Südamerika und ich weiß, was eine Droge ist. Und ich glaube, Marihuana ist eine ganz schlimme Droge. Und ich weiß das aus der Praxis und nicht aus der Theorie, wie die anderen Leute, was Droge bedeutet überhaupt. Das komme ich in Frage. Mit den Argumenten, dass eine also für Medizin gut ist und hat gute Heilungswirkungen, das ist bei der Coca auch, bei der Coca-Blatt. Und während die Pharmakoindustrie Jahrzehnte schon benutzt und eingesetzt. Und es gibt andere Argumente, die sagen auch, ich habe schon gehört, dass die wollten die Markt regulieren. Oder vielleicht das besser wird, die Stadt als Dealer zu erklären. Dass auch andere Argumente wird gesprochen, dass in anderen Ländern also das gute Wirkung, ich weiß nicht, also in Amerika auch gibt es ein Waffengesetz. Es gibt in Amerika kann man schon eine Waffe besitzen und so. Und trotzdem sind nicht die Kriminalität runter niedrig gegangen, dass die Bürger sich selber schützen können. Es gibt dabei auch parallel ein Schwarzmarkt für Waffen und es gibt illegal. Und im Vergleich mit den Drogen kann man sagen, dass man sich selber, es ist egal, was man sich selber schießt mit einer illegalen oder mit einer legalen Waffe. Auch an der Seite wird so gut geredet, dass zum Beispiel in Mujica oder in Paraguay, das legalisiert gut. Das gibt es auch Interessen. Das gibt Interessen, dass jeder weiß, dass Mujica von Dirigent bis Präsident in Bauer ist. Das ist großes Interesse. Und in Paraguay, diese Drogenproblem, das ist ganz niedrig im Vergleich zu westlichen Ländern. Das spielt keine Rolle, ob vielleicht legalisiert oder nicht legalisiert wird. Oder vielleicht in Mexiko keine Wirkung hat diese Drogenpolitik, weil sie haben gescharrt oder es kapituliert haben. Gerade deswegen, weil die Drogenprobleme sind ein großes Problem. Also, und wenn ich also ich müsste jedes Mal durch den Golisarbanco jede Woche laufen. Und wenn ich mich anschaue mit jungen Leuten, so Kinder, es sind 13, 14, 15 Jahre, wie viele Kinder und Mädchen da rumkiffen oder die Augen sehen, ich kann, sobald wir kommen, ich kann erkennen, wer Haschisch geraucht so auf die Straßen, Stationen, Straßen. U-Bahn-Station, ich kann sehen, so wer erkennen so, nur von sehen, in die Augen gesehen, kann ich erkennen. Es sind so viele junge Leute und müssen aufpassen, was ihr macht, weil wir haben so große Verantwortung und also es gibt so viele, in jeder Schule gehen sie nur hier in Friedrichshain, in okay, die Pausen wie da. Wie ist Ihr Name gleich her? Ich hatte Ihren Namen nicht verstanden. Bocardo Fuentes. Herr Bocardo Fuentes, ich würde, wenn es für Sie okay ist, mittelfristig jetzt jemanden Neuen dran nehmen, dass wir Okay. Ja, ich wollte nur sagen, dass... Und ich habe jetzt notiert, dass wir einen Wortbeitrag hatten von Frau Schmidt und Herrn Bocardo. Sie, und daher fragen, wer denn jeweils dazu antworten möchte. Danke. Ja, also ich wollte nur bitten, dass sollen Sie überdenken und denken Sie darüber nach, dass das ein wichtiges, also die müssen Sie auch die betroffenen Eltern, Ruhe, ich will jetzt sehen, die müssen auch die betroffenen Leute, no? Und die müssen da gehen und was passiert denn da, die sollen am besten selten in den Gollister Park und gucken, was da passiert. Und die Schulen auch. Also mittlerweile 10% mit den Kindern, die betroffen sind. Herr Bocardo, vielen Dank für, diese, für Ihren wichtigen Punkt. Der wird nachher aufgegriffen werden. Ich habe jetzt eine Meldung von Ihnen. Und sind Sie beide, haben sich gemeldet oder einer von Ihnen nur? Okay, dann kommen Sie jetzt als Nächste bitte dran. Ja, mein Name ist Sabine Braun. Ich bin die Landesvorsitzende der Elternkreise Berlin-Brandenburg, Selbsthilfe für Suchtgefährdete und Süchtige. Ich kann Ihnen sicherlich aus der Basis mal was erzählen. Hier wird immer ganz viel mit Statistik und ob es jetzt 5% oder 10% sind, die jetzt an einer Psychose erkranken. Bei uns liegt hoffentlich nicht an mir. Ich bin selber betroffene Mutter. Ich habe eine süchtige Tochter, die seit 6 Jahren clean lebt. Ich arbeite mit insgesamt 12 Mitarbeitern hier in Berlin und Brandenburg mit 12 Elternkreise, wo Eltern sitzen, die Missbräuchler haben, die Süchtige haben und die mit der ganzen Problematik umgehen müssen. Und ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, Herr Isenberg, dass wenn die Kinder 12 Jahre alt sind, dann sind die Eltern dafür verantwortlich. Wissen Sie überhaupt, wie schwierig das ist als Elternteil? Dann habe ich mich verhört. Wissen Sie überhaupt, wie schwierig es ist, Eltern mit süchtigen Kindern überhaupt umzugehen? Wissen Sie das? Ich glaube, das wissen Sie gar nicht. Es wird hier über eine weitere Droge, und das ist meine persönliche Meinung, was die Welt heute braucht, ist, glaube ich, das Letzte, dass noch eine weitere Droge legalisiert wird. Und man könnte, wenn man ganz gemein ist, sagen, dass es wirklich in erster Linie um die Gelder geht, die dort eingenommen werden. Wenn Sie sicherlich sagen, nein, das ist nicht so. Ich bin erschrocken über die Leichtigkeit. Das ist mir in Friedrichshain-Kreuzberg schon aufgefallen, wie doch sehr amüsant und lustig man über dieses Thema spricht. Erschreckt mich sehr, erschreckt uns alle, und ich kann Ihnen nur sagen, die Eltern, wir haben oft Diskussionen darüber, auch in den Elternkreisen, sind ebenfalls sehr erschrocken darüber, weil ich hätte mir gewünscht, im Zuge dieser Diskussion, vielleicht kommt es auch noch, dass man zum Beispiel auch die Sorgen der Eltern mal ernst nimmt. Also die Kinder, die Jugendlichen, wenn die konsumieren, dann konsumieren die erstmal, und da sind wir als Elternteile auch völlig raus. Weil wir können mit unseren guten Ratschlägen, wir können sagen, es ist ungesund, wir können ihnen schriftlich zeigen, was da alles drin ist, es interessiert sie nicht, sie konsumieren es wirklich, weil viele der Jugendliche sich einfach nur wegschießen wollen. Und da kann man mit irgendwelchen Statistiken und mit Inhaltsstoffen gar nichts machen. Was ganz wichtig ist, dass auch Jugendämter, die Mitarbeiter, die müssen einfach auch gut geschult werden. Es kann nicht sein, wenn ich als Mutter sage, mein Kind ist von der Schule geflogen, von der dritten, sitzt seit 5 Monaten zu Hause rum. Ich möchte jetzt, dass das vorangeht. Ich bin jetzt ganz streng, es gibt kein Geld mehr. Dann kann auch nicht mehr Drogen gekauft werden. Dass die Mitarbeiterinnen unter anderem, ich will nicht alle pauschalisieren, sagen, ihr Kind hat laut Gesetz ein Recht auf Taschengeld, und Sie müssen ihnen das geben. Können Sie sich vorstellen, wie Eltern sich fühlen in einem Jugendamtsgespräch, wenn sowas rüberkommt? Und das ist bei ganz vielen Situationen. Eltern müssen mit eingebunden werden, Eltern müssen aufgeklärt werden. Das ist, glaube ich, auch etwas, ich bin da auch ganz bei Ihnen, Frau Kunzweiler, und auch Ihr Beitrag, wunderbar, bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Also wenn es dann zu einer Legalisierung kommt, dann muss auch klargestellt werden, wo kommt das Geld hin. Und es muss, das ist nicht eine Bitte, es muss in die Suchtprävention, es muss zu Ihnen hin, Herr Gantner. Es ist einfach ganz wichtig, weil mich interessieren, meine Motivation Motivation hier heute. Ich habe mir heute einen Urlaubstag genommen. Ich habe eine Motivation, hier zu sein. Und das ist nicht, dass ich die 65%, die Spaß haben, dazu bringen möchte, dass sie legal konsumieren, sondern meine Motivation ist, wo ist der Jugendschutz? Wo sind die Eltern? Wie kriegen sie mehr Geld? Das ist meine Motivation, dass ich heute sitze. Und vielleicht fürs Protokoll. Und fürs Protokoll, mein Name ist Hinze vom Landesverband der Elternkreise. Frau Hinze, schön, wirklich danke, dass Sie hier sind. Und ich verspreche Ihnen, wir setzen das mit Ihnen, wenn Sie mögen, auch in einer kleinen Runde nochmal fort mit den Aspekten, die Sie gerade brachten. Darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Diese Versprechungen, die höre ich seit einem Jahr. Ich habe in Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich das erste Mal war, mindestens 5 Visitenkarten von Parteien bekommen, von Mitarbeitern bekommen. Alle haben gesagt, toll, wir müssen unbedingt ins Gespräch kommen. Das war das Letzte, was ich davon Frau gehört Hinze, habe. Wir werden eine zweite Veranstaltung machen. Gerne. Sie sind sowieso auf dem Verteiler. Jeder, der hier eine E-Mail-Adresse hinterlassen hat und jetzt nicht sagt, dass er von mir keine weiteren Informationen bekommen möchte, wird diese Information zu der zweiten Veranstaltung bekommen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass bis dahin Sie nicht adäquat mit den Argumenten zumindest im Dialog gewesen sein sollten, bitte sagen Sie es deutlich vernehmbar dann. Kein Problem. Wir werden das intensiv mit Ihnen, auch mit unseren jugendpolitischen Politikerinnen, die wir einbeziehen, dann auch weiterentwickeln. Denn auch aus Gesundheitssicht ist uns dieses mit der Prävention dies entsprechend wichtig. Und ich darf sagen, Herr Kage hat ja eben den Kompromiss eben benannt. Und im Rahmen dieses Flickwerks, sage ich mal, haben wir zumindest jetzt 500.000 Euro rausgehandelt. Ich möchte nicht schönreden, aber immerhin, die wir dann zielorientiert ausgeben müssen. Thorsten, du musst gehen. Danke, dass du bis jetzt da gewesen bist. Und wir wollten ja ursprünglich um 14 Uhr beenden. Ich würde dennoch jetzt vorschlagen, dass wir wirklich die nächste halbe Stunde noch dran setzen. Die meisten Referentinnen und Referenten möchten bleiben und können bleiben. Du kannst ja auch, du bist auch zum Glück in der Lage, noch länger da zu sein. Die Wortbeiträge werden dokumentiert. Insofern habe ich jetzt eine Meldung und dabei hier aus dem Publikum mit dem weinroten Pullover sind der zweite dann. Mein Name ist Dieter Schacht. Ich kiffe seit 32 Jahren, seit 2 Jahren regelmäßig, wieder abends. Mir hat meine Ärztin gesagt, das Cannabis hat mir das Leben gerettet, zumindest verlängert. Ich habe vor 2 Jahren 170 Kilo gewogen, habe 11 Medikamente nehmen müssen, habe 2 Bypässe. Für mich grenzt das Verhalten der Bundesregierung, gerade was Cannabis in Verbindung mit Medizin angeht, grenzt das Verhalten der Bundesregierung schon fast an unterlassene Hilfeleistung. Denn was muss ich mir besorgen? Unkontrolliertes Material bei wechselnden Verkäufern. Eventuell, wenn ich Glück habe, habe ich mal Stammverkäufe über längere Zeit. Ich muss sagen, dass diese Drogenpolitik für mich nicht nur ihr Ziel verfehlt hat, sondern auch gerade was eben die beiden Beiträge vorher anging, diesem Verhalten oder diesen Umständen Tür und Tür öffnet. Denn solange der Markt nicht legalisiert und reguliert ist, kann es auch nicht zu einer Überprüfung der Abgabe an Leute kommen, die zum Beispiel jugendlich sind. Das geht nicht. Ich bin als 30, also die Hälfte meines Lebens kiffe ich und ich bin grundsätzlich dagegen, dass Jugendlichen oder Heranwachsenden der Markt zu THC eröffnet wird. Das ist für mich ein Unding. Da bin ich übrigens mit dem Söllner Hans einer Meinung. Auch Söllner ist dieser Meinung, obwohl auch er als Kiffer schon etliches hinter sich hat. Man sollte sich wirklich überlegen, ob diese Wege, die beschritten wurden, die Wege sind, die den Königsweg darstellen. Ich habe vor über 11 Jahren habe ich ein Konzept an sämtliche Bundestagsabgeordneten geschickt. Und damit komme ich auch leider zur Rolle der SPD. Die SPD sehe ich nicht als Vorreiter in dieser Diskussion. Ich sehe sie höchstens als Hinterherläufer. Da sind andere schon wesentlich weiter. Also es wird Zeit, dass die SPD in die Puschen kommt in der Sache. Herr Schacht, vielen Dank. Ich habe Ihnen gesagt, Sie haben es eben gehört, unser Ziel ist es in der Tat hier als SPD auch innerhalb der Koalition wesentlich Dynamik reinzubringen. Und von den Abgeordneten, die eben hier waren, haben sich alle ausgesprochen für eine kontrollierte Regulierung, für einen neuen Weg, sage ich mal, der Drogenpolitik. Die SPD-Fraktion wird natürlich dieses weiter Fachliches erörtern und wir hoffen, die Mehrheitsmeinung zu haben. Wir werden auch auf den Parteitagen dazu Anträge generieren. Und ich hoffe, dass die SPD in Berlin und darüber hinaus hier wieder anschlussfähig wird zu der Debatte, wo wir momentan nicht anschlussfähig nach der Beschlusslage sind. Sie hatten sich, glaube ich, gewählt. Genau. Ich halte Ihnen das Mikrofon eben hin. Ja, wie Sie wollen. Mein Name ist Christian Gambelin, auch von der SPD Mitte. Und zwar, ich habe tatsächlich eine Frage, wenn man sagt, man möchte den Drogenkonsum ja kontrollieren oder legalisieren, wie auch immer, dann wäre es ja eigentlich am einfachsten, quasi den Besitz aus dem BTMG rauszustreichen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, wie man dann zwischen Konsumenten und Dealern unterscheiden möchte. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Gramm Gras in der Tasche hätte, könnte ich halt Konsument sein, aber ich könnte natürlich auch das Gras in der U-Bahn verkaufen. Und dann hätte ich noch eine kurze Anmerkung, und zwar, ich kiffe auch ab und zu, ich bin trotzdem schon mal den Berlin-Marathon gelaufen, ich habe trotzdem erfolgreich mein Studium abgeschlossen und ich glaube, es würde auch ihren Kindern nichts bringen, wenn die im Gefängnis sitzen würden mit ihrer Suchtkrankheit. Also es ist totaler Quatsch, Leute noch zu kriminalisieren dafür. Danke. Hat auf die Frage, die gerade kam, jemand eine knappe Antwort von Ihnen eventuell? Können Sie kurz auf seinen Punkt antworten von Ihrer Bank vielleicht? Und wie war die Frage? Wie man zwischen Konsumenten und Dealern unterscheiden möchte, wenn man sagt, der Besitz von Cannabis ist erlaubt. Bitte? Naja, das funktioniert ja nicht. Das ist ja, wenn der Besitz erlaubt ist, muss es ja reguliert werden. Sonst macht es keinen Sinn. Ja? Und natürlich haben wir auch in unserer Einrichtung im Übrigen Konsumenten, die sowohl auch aufgrund ihres Dealens sozusagen eine Verurteilung haben und dann über Therapie statt Strafe auch dann die Behandlung machen. Das ist ein relativ geringer Anteil. Da ist auch im Vergleich in Berlin zum Bundesgebiet eher auch sogar geringer, also im Vergleich. Aber das macht nur die Minderheit aus. Ne? Also sozusagen die meisten kommen, das wollte ich übrigens noch kurz erwähnen, nicht aufgrund der Probleme mit Kriminalisierung. Zumindest nicht unserer Klientengruppe so. Ne? Das ist nochmal wichtig zu sehen. Die kommen wirklich, weil sie psychische Probleme haben aufgrund des Konsums, nicht aufgrund der Strafverfolgung. Vielen Dank. Ist das eine hinreichende Antwort für Sie? Kurzen Impuls noch von Ihnen, bitte. Ja, ich wollte gerade noch auf die sehr gute Frage nach dem Besitz eine Antwort geben. Das Betäubungsmittelgesetz ist nämlich so aufgebaut, dass man, wenn man mit Betäubungsmitteln umgehen will, ich tue das auch täglich, ich bin ja Apotheker, sich dies erlauben lassen muss. Man kann sich erlauben lassen, die Herstellung, den Erwerb, die Einfuhr, die Ausfuhr, die Abgabe. Was man sich aber nicht erlauben lassen kann, ist der Besitz. Das ist ein sogenannter Auffangtatbestand, der Besitz, der nur darum im Betäubungsmittelgesetz drinsteht, damit man Konsumenten tatsächlich jagen kann, sage ich mal, oder kriminalisieren kann. Ja. Verstanden, aber dass da Besitz nicht erlaubbar ist, kann man ihn auch nicht erlauben. Ja. Das ist das Groteske. Ja. Das war auch Gegenstand des Verfassungsgerichtsurteils. Verstanden. Replik darauf? Naja, aber wenn man Drogen herstellt, besitzt man sie ja auch. Also das ist doch widersprüchlich eigentlich. Also das ist der totale Widerspruch, da haben Sie recht. Und das ist auch das Problem beim Drug-Checking. Da wird auch immer gefragt, ist das jetzt Besitz und ist das jetzt kriminalisierbarer Besitz, wenn eine Drogenberatungsstelle die Drogen sozusagen entgegennimmt, um sie nachher in einer analytischen Einrichtung vernichten zu lassen. Ja? Das ist eine sehr spannende Frage. Aber es funktioniert, das haben ja auch Staatsanwälte mit beraten schon gezeigt, wie man es hinkriegen kann. Hier gab es noch weitere Wortmeldungen. Oder haben Sie Gedanken, die Sie noch loswerden wollen? Ich komme einfach hier zu Ihnen. Okay, Sie sind Herr. Ja, Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Und sehr viele Leute würden gerne jetzt mal endlich einen konkreten Schritt Richtung Liberalisierung, Ende dieser ganzen Prohibition sehen. Und jeder weiß auch, wie schwer das in der SPD ist. Man hört immer neue Wege, seit 20 Jahren immer dasselbe, immer wird schön diskutiert und passiert nichts. Aber gerade weil das offenbar in der SPD so schwierig ist, möchte ich Ihnen persönlich danken für das Engagement, dass Sie das Thema nochmal angehen und versuchen, die SPD da irgendwie zu überzeugen von einem vernünftigeren Weg. Weil klar ist, wie schwierig das ist und wie Sie als Erster, der da jetzt damit in der Presse war, sich auch ins Schussfeld stellen dafür. Danke dafür. Mehrere Kollegen, bitte. Ich muss jetzt aber, wo ich Sie gerade hier sehe, wir haben uns ja bisher nicht unterhalten, der Handverband, das ist auch kein Verband, das ist eine Firma, oder? Ja, stimmt. Okay. Gut, danke. Wen gibt es hier noch? Wer hat noch Wortbeiträge? Sie gucken sehr interessant. Das motiviert mich zu fragen, wer Sie sind und welche Gedanken Sie haben. Ja, Kunzmann von der Bundesärztekammer. Ich wäre das interessiert, weil wir die Diskussion natürlich auch bei uns im Hause weiterführen. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir da sicherlich eine differenziertere Haltung zu haben, weil wir uns natürlich auch erstmal mit den gesundheitlichen Problemen, die mit dem Konsum von Cannabis verbunden sind, und das ist ja auch angesprochen worden, erstmal auseinandersetzen und welche Konsequenzen das haben könnte. Man muss natürlich auch sehen, dass mit einer Liberalisierung nicht automatisch dann die Drogen wieder reguliert konsumiert werden, sondern wir haben es ja auch mit anderen Drogen zu tun, Crystal Meth zum Beispiel, da sehe die Diskussion hier auch, glaube ich, mit der Repression ganz anders aus. Das sind Themen, die neu auf uns zulaufen, denen wir uns stellen müssen, und da kommen wir sicherlich auch um bestimmte Fragen von Repression nicht drum herum, das muss man einfach so sehen, und wir haben da natürlich auch einen zunehmenden Behandlungsbedarf, mit dem wir uns jetzt auch auseinandersetzen und da versuchen auch mit dem BNG zusammen Leitlinien zu entwickeln. Aber ich sehe das eben auch, dass auch bei Jugendlichen gerade immer auch der Anreiz da ist, sich auch gerade im illegalen Bereich zu bewegen. Und wenn man das jetzt bei Cannabis legalisiert hätte, sind bestimmt andere Drogen wieder auch interessant. Und dann haben wir da die Probleme im anderen Bereich. Okay, vielen Dank. Apropos BMG, ist es noch da? Eben war, ne? Alle draußen, schade. Wer möchte noch was sagen? Wer hat eine Frage? Bitte sehr, Sie melden sich gerade. Ich halte Ihnen das Mikrofon gerne hin. Und Sie. Was ich noch anmerken wollte, durch den Cannabiskonsum konnte ich ja meine Medikamenteneinnahme massiv reduzieren. Ich brauche im Moment also nur noch das Aspirin nehmen. Das spart der Krankenkasse im Jahr rund 1700 Euro. Genau, Cannabis als Medizin ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld, wurde ja eben auch deutlich, und da können wir, glaube ich, noch schneller vorankommen als mit dem Gesamtthema. Ich hatte eben ganze Zeit lang ganz viele interessante Gesichter hier in dieser Ecke gesehen. Beispielsweise bei Ihnen. Ja, das war eine interessante, eine sehr notwendige Diskussion. Ich bin Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Das heißt, okay, wir beschäftigen uns natürlich aktiv mit dem Thema Suchtpolitik, mit dem Thema Suchthilfe und Prävention. Aus diesem Grund nicht nur die Fachstelle Berlin ist da sehr aktiv im Bereich Prävention tätig, sondern auch wir. Und wir sind ja auch im Alltag im präventiven Bereich immer wieder mit diesem Widerspruch konfrontiert, mit dem einerseits wird es konsumiert, es wird flächendeckend konsumiert und andersrum ist es verboten, und letztendlich nutzen diese Verbote dem Konsumenten nichts und der Regulierung ja auch nicht, wie wir ja heute ganz deutlich gesehen haben. Okay, danke. Sie kommen auch aus der Fachstelle aus Brandenburg, oder? Nein, ich komme aus dem heute viel gelobten Hessen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre SPD-Kollegen und Kolleginnen in Hessen ermutigen könnten, das Thema ebenfalls aufzugreifen und vielleicht in dieser Form auch zu präsentieren. Danke, wir bleiben dran. Und Sie kommen aus? Ja, mein Name ist Jens Kalke, ich bin Suchtforscher und Politikwissenschaftler aus Hamburg. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich selber war persönlich daran beteiligt an der Konzipierung des Modellversuchs Cannabis in Apotheken, damals unter der rot-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein. Der oder die eine kennt das ja noch, und ich will auf viele Argumente auch nicht eingehen, die hier genannt worden sind. Ich habe zu dem ganzen Thema einen sehr empirischen Zugang, und die Lokalpresse hat damals diesen Versuch, der leider gescheitert ist, damals mit der Überschrift kommentiert: Versuch macht klug. Und das wäre sozusagen meine Botschaft, einen begrenzten, regulierten Modellversuch zu machen mit einer bestimmten Laufzeit, und dann sind wir alle klüger hier. Okay, vielen Dank. Ich frage jetzt noch mal in die Runde nach den letzten Wortmeldungen, bevor ich zurückgehe. Hier war eine Wortmeldung. Ich halte fest. Wir halten fest. Gut, ich komme aus Dresden, bin Krankenschwester, und ich kann mich nur anschließen, der Dame dort, ich weiß ihren Namen jetzt nicht mehr. Es ist wirklich wichtig, dass alle irgendwie eine gewisse Aufklärung bekommen. Es gibt ja viel, das wissen wir alle. Wir haben zum Beispiel in Dresden die Hausärzte, die Jugendkinderärzte. Ich habe selber 11 Jahre in der Gynäkologie mit Schwangerenberatung gearbeitet. Es ist noch zu wenig Aufklärung da, schon für das ungeborene Kind. Wir haben natürlich mit Crystal Meth sehr große Probleme durch den grenznahen Raum. Ja, ganz groß. Aber die Vernetzung ist wichtig. Wir müssen es nicht neu erfinden, sondern wir müssen das weitergeben. Und ich versuche auch in Dresden da eine Veranstaltung reinzubringen, dass mehr Aufklärung ist. Und gerade Cannabis, wenn man es 10, 20 Jahre nimmt, auch regelmäßig nimmt, hat nun mal seine Nebenwirkungen wie Nikotin und Alkohol auch. Danke. Viel Erfolg bei Ihrem Engagement. Gibt es weitere Wortmeldungen, Gedanken, die Sie loswerden möchten heute? Das BMG ist da. Das BMG ist da. Ich frage noch mal in die Runde, ob noch jemand was sagen möchte in diesem Moment. Sehe ich jetzt nicht explizit. Ich würde dann jetzt zurückgehen und wir hatten ja hier zwei, drei Beiträge, Wünsche schon gehabt. Sie hatten sich gemeldet gerade, bitte. Ja, vielen Dank. Mir ist noch mal wichtig zu sagen, es sind ja jetzt ganz viele wichtige Punkte auch genannt worden. Und mehrfach ist die Zielgruppe der Eltern benannt worden und ich glaube, es ist auch ganz wichtig an der Stelle, die wirklich nochmal in den Fokus zu nehmen, denn sie sind ja diejenigen, die im Alltag mit ihren Jugendlichen hadern und ringen und diskutieren und alles, was da so passiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Eltern stark zu machen, zu unterstützen in diesen Prozessen und gleichzeitig in Elternkursen oder in Gesprächen da einfach Wissen und Handlungskompetenz weiterzugeben. Dabei bleibt es, denke ich, an der Stelle aber eben auch nicht. Und da würde ich gerne nochmal einen Gedanken aufgreifen, der vorhin, ich glaube, auch von Ihnen, Herrn Isenberg, zur Sprache gekommen ist, nämlich, dass wir eine Gesamtkultur der Verantwortung brauchen. Und da hat jeder in seinem Bereich, in seinem Handlungsbereich eine Verantwortung. Und wenn wir diese anpacken und nicht zur Seite schieben und wenn wir gemeinsam uns da zusammenschließen und diese Kultur der Verantwortung voranbringen, dann glaube ich, können wir wirklich was bewegen und weggehen von dem, das müssten aber doch die machen oder das müssten aber doch die machen, denn damit machen wir uns handlungsunfähig letztendlich und ich glaube, an der Stelle sind wir hier an einem guten Punkt angekommen, zu sagen, wir packen das Thema gemeinsam an und lassen Sie uns den Weg weitergehen. Mensch, danke. Gibt es weitere? Bitte, Herr Gantner. Vielleicht noch eine Einladung zu dem Thema, da wir ja das Jubiläum feiern, also als Einrichtung 30 Jahre, werden wir am 8. Juni im großen Saal des Roten Rathauses mit Unterstützung des Paritätischen und auch der Senatsverwaltung für Gesundheit eine große Fachtagung mit nationalen und internationalen Referenten zu diesem Thema machen. Und da wird auch Herr Böllinger dabei sein, also von der juristischen Seite, Herr Grotenhermann von der Cannabis als Medizinseite und auch die Modelle, die eben werden reviewed, die bisher international sozusagen umgesetzt wurden. Ja. Insofern ist das dann eine Fortführung der Diskussion. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren, auch die Expertinnen und Experten, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie sich Urlaub genommen haben, teilweise sogar. Sie haben gesehen, die SPD-Abgeordneten und die Fraktion möchten explizit nicht dort stehen bleiben, wo Herr Henkel sich ausruht. Wir wollen zu einer neuen Cannabis-Politik kommen. Wir führen die Diskussion fort. Ich habe gesehen, es gibt kurzfristige Sachen, die wir umsetzen können. Jetzt schon, wenn es darum geht, das Drug-Checking zu etablieren oder weiterzukommen, wenn es um die Ausfinanzierung der Angebotsstrukturen geht, wenn wir die Verhältnisse in den Kitas, die Jugendpolitik, das ist etwas, wo wir jetzt schon auch weiter dran arbeiten können. Darüber hinaus haben Sie von allen Abgeordneten, die heute da waren, gehört, dass wir Mehrheiten organisieren möchten. Das ist ein längerer Weg, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei. Unterstützen Sie die SPD, da wo Sie sie kennengelernt haben, als progressive Kraft in der Drogenpolitik, diesen Weg auch zu beschreiten. Dazu lade ich Sie ein. Wir werden weitere Veranstaltungen durchführen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Materialien haben, die wir in unsere Poolsammlung aufnehmen sollen, schicken Sie uns die gerne zu. Schön, dass Sie da waren. Wir haben noch ein paar Brezeln draußen aufgestellt für diejenigen, die noch ein bisschen Zeit und Lust haben zu Smalltalken. Danke. Applaus